im Kreis der Schüler auf der Schulheiminsel Scharfenberg 1933. Dort war 1932 eine Zelle des kommunistischen Jugendverbandes entstanden, der ich angehörte. Und dazu gehörte an erster Stelle, muss ich ihn nennen, Hans Corbie. Dazu gehörte Hans Lautenschläger, Helmut Volt, Karl Dietrich, Hermann Riepe. Eine ganze Reihe von Schülern, die wir seit 1929 diese besondere Reformschule besuchten. Wir waren damals 17 Jahre alt. Es fehlte also auch nicht an einem gehörigen Schuss Romantik, die auch in der illegalen Tätigkeit eine Rolle spielte. Ich glaube, man muss in diesem Zusammenhang sagen, dass wir unerhört beeindruckt waren von der damaligen sowjetischen Literatur. Es geht die Republik der Strolche, der eiserne Strom von Serafimowitsch, Zement von Gladkov, aber auch von Trafen von Jack London. So wie Jack London zu werden, ja, das war schon so etwas wie ein jugendlicher Traum. Stark sein, mutig sein, geschickt sein, klug sein, dem Gegner ein Schnippchen schlagen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ein Jahr vor dem Abiturium. Da war man von Seiten der narzisstischen Führung, die faktisch ab Ostern 1933 die Leitung der Schulform übernommen hatte, bemüht, einflussreiche Schüler zu gewinnen. Da habe ich in Erinnerung, dass ich unter meinem Pullover ein illegales Flugblatt trug und zu dem Nazikommissar Scholz bestellt wurde. Und mir war nicht wohl. Mir war gar nicht wohl. Das Flugblatt störte mich sehr. Und ich war sicher auch nicht sehr kaltblütig, sondern sehr nervös. Sehr nervös. Das Flugblatt machte mich nervös. Denn der erste Gedanke ist immer: Wissen die was? Wissen die was? Sind sie dir auf der Spur? Kannst du? Nein, er war gar nicht auf der Spur, sondern er versuchte, mich für die Hitlerjugend zu werben. Dieses Gespräch habe ich überstanden mit dem Flugblatt unter dem Pullover. Anschließend habe ich mich fotografieren lassen. Ja? Und dieses Flugblatt, ich besitze das Foto noch, das Flugblatt markiert sich unter dem Pullover. Er hat nicht danach gegriffen, er hat nicht danach geschaut, er schaute mir tief offensichtlich in die Augen. Also wir waren 1929 auf die Schulfarm Scharfenberg gekommen. Das war eine Schule, an der überwiegend Arbeiterkinder waren, keine Kinder aus begüterten Kreisen. Nur durch die Freundschaft mit Hans Coppi lernte ich seine Mutter kennen. Die hat mir großartig gefallen. Mutter Coppi war eine ganz couragierte Arbeiterfrau, Mitglied der Kommunistischen Partei. Für Mutter Coppi war die Lösung der Klassenfrage keine so komplizierte Sache. Mutter Koppi sagte ich, wie kann denn das sein, dass am 1. Mai 1929 die Polizei in die Arbeiter reingeschossen hat in Berlin? Wir haben doch einen sozialdemokratischen Polizeipräsidenten. Sie sagte, Hans, das musst du dir mal merken, ob da ein Baron sitzt oder ein Sozialdemokrat, wer auf die Arbeiterklasse schießt, ist unser Feind. Außerdem haben sich die Arbeiter die Straße in jahrzehntelangen Kämpfen, in vielen blutigen Kämpfen erobert. Am 1. Mai gehört die Straße uns. Bald werden uns alle Straßen gehören und alle Fabriken, ja, und das Land. Aber so einfach wird das nicht sein. Ohne bewaffneten Aufstand geht das nicht ab. Das war Mutter Koppis einfache Sprache. Wir waren sehr für den bewaffneten Aufstand und wollten uns auch darauf vorbereiten. Ich hatte auch ein Buch von Erich Weinert. Auf der Rückseite war quer mit Rot und unsere Kunst hat nur einen Ton, Revolution. Das hat uns junge Leute natürlich begeistert, die Gedichte von Erich Weinert. Rote Feuerwehrmann, ja, Proletariers Neujahr. Das habe ich dann auch vorgetragen, aber später mal. Ich kann noch welche, ja. Proletariers Neujahr. 365 Morgen die gleichen Sorgen, 365 Tage die gleiche Plage, 365 Nächte, aus denen man nicht erwachen möchte. Und nun kommt wieder die alte Frage, noch einmal 365 Tage? Ja, Genosse, vielleicht noch dreimal, vielleicht noch zehnmal, aber Genosse, nicht verzagen, in diesen 365 Tagen brechen wir aus dem morschen Haus wieder einen Grundstein heraus. 365 Morgen wirst du dein Herz mit Haster sorgen, 365 Tage. Ist natürlich ja nicht so schön. Einmal kommt doch ein Neujahrstag, da schlägt unser Herz einen freieren Schlag. 365 Morgen, nicht mehr die alten Zuchthaussorgen, 365 Nächte im Glück der erkämpften Rechte. Dann reichen wir der Welt die Hände dar und über alle befreiten Länder funken die Sender. Genossen, ein glückliches neues Jahr. Ja, ich habe denn auch das dadurch behalten, auch über die Jahre, wenn wir mal alleine waren im Wald oder so, da habe ich das dann vor mir hergesagt und das vergisst man nicht, da wiederholt man das also, ja. Wir wehrten uns zunächst ganz konkret gegen den Zwang oder gegen die sanfte Gewalt, uns in die Hitlerjugend bzw. in das Jungvolk zu pressen. Das war unser Ziel und wir sind stolz 1934 mit der Hälfte der Schüler von der Insel gegangen. Das heißt, die Hälfte der Schüler ist nicht in die Hitlerjugend und in das Jungvolk eingetreten und wurde dann von der Insel entfernt. So auch ich. Wir gingen irgendwo mit dem Gefühl, eine kleine Schlacht gewonnen zu haben. Schlacht, es war ein Gefecht, ein ganz kleines Gefecht, aber das hatten wir auf Scharfenberg gewonnen und so etwas braucht man. Mit der Roten Kapelle hatte das überhaupt noch gar keinen Zusammenhang, sondern Zusammenhang hatte es mit dem Kommunistischen Jugendverband. Diese Zelle, die damals 31, 32 entstand, unter der Leitung von Hans Koppin, die hat nicht als Zelle, aber doch über Jahre hin, im Grunde bis in die Rote Kapelle, bis zur Verhaftung, ja bis zu den Verurteilungen hin Bestand gehabt. Als ein Kristallisationskern, der natürlich in der Zwischenzeit Ansätze in allen möglichen Richtungen gefunden hatte und auf diese Art und Weise eben auch mit dem zusammenkam, was man dann später Rote Kapelle nannte. Das war aber auch für uns erst im Jahre 1939. Wer hat keine Angst? Ja? Wir haben oft Angst gehabt. Ja? Jedes Mal, wenn es einschlug, in unserer Umgebung Verhaftungen waren, haben wir natürlich einen furchtbaren Schreck gekriegt, aber man muss die Angst überwinden. Ja? Mit der Angst kann man nicht leben. Ja? Sich bewegen unter illegalen Bedingungen lernten wir sehr rasch. Zum Beispiel Wartezeit auf einen Treff war eine Minute. Wenn der Betreffende nicht kam, war meistens etwas nicht in Ordnung. Dann gab es einen Treff am nächsten Tag, dann in einer Woche, dann in vier Wochen, damit die Verbindung nicht abriss. Aber also alles solche Dinge. Abziehpapier zu kaufen in einem Schreibwarengeschäft war außerordentlich gefährlich. In allen diesen Geschäften waren die Verkäufer von der Gestapo verpflichtet. Es gab viele Flugblätter. In der Zeit illegale Flugblätter, die mussten ja irgendwo das Papier beschaffen, die Farbe beschaffen, Wachsmatrizen kaufen. Ein Abziehapparat zu kaufen war schon außerordentlich kompliziert. Nachts mit der Schreibmaschine schreiben war außerordentlich gefährlich. Da musste eine Decke untergelegt werden. Wenn das Geräusche waren, die nicht in die Gegend passten, war das gefährlich. Der Postbote, der Nachbar, der Luftschutzwart, arbeiteten für die Gestapo oder waren verpflichtet worden. Viele sind gewiss auch diesen Verpflichtungen nicht immer nachgekommen und haben auch gewarnt. Das gab es alles, ja. Aber das System war so umfassend und die Massenbasis war so groß in Deutschland. Angst endlich nicht. Man muss das so verstehen, wir waren nun eine Gruppe Scharfenberger und jeder musste ja ein Stück Arbeit machen. Das war Verpflichtung und Ehrensache, wenn also von uns, unserer kleinen Gruppe, jemand gesagt hätte, na, ich habe Angst, ich mache nicht mehr mit. Das gab's endlich nicht. Man glaubte natürlich auch, man ist so vorsichtig, dass einem nichts passieren würde. Das war also natürlich auch der jugendliche Optimismus, der da keine direkte Angst aufkommen lässt. War ja so, dass es in der illegalen Arbeit höchstens so Fünfergruppen gab. Wenn also die Schulze-Beusen-Gruppe, die vielleicht 150 Antifaschisten aus allen Kreisen der Bevölkerung hatte, der Umfang war den Einzelnen damals nicht bekannt. Die Namen von Schulze-Beusen und Harnack wusste ich natürlich nicht. Ich wusste nicht mal, dass Hans Koppi gesendet hat. Das ist alles erst später bekannt geworden. Ich habe ja viel mit Hans Koppi Kontakt gehabt. Und als ich mal bei ihm zu Hause war in Tegel, da habe ich zum Beispiel auch den Genossen Weißensteiner, der hingerichtet worden ist, gesehen. Aber sonst wusste man nicht, wie weit und wie groß die Verbindung war. Die Verbindung direkt zu Harald Schulze-Beusen erfolgte im August 1939 durch mich. Und die Ursache waren Schwierigkeiten, in die wir geraten waren, in der ideologischen Arbeit durch den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt. Der hat uns Schwierigkeiten bereitet. Nicht, dass wir an der Notwendigkeit zweifelten, sondern die Argumentation, das anderen Leuten zu erklären, das war verdammt schwer. Das war verflucht schwer und hat uns genervt, sehr genervt. Ich sehe noch deutlich solche Diskussionen vor mir. Was sagen die Leute, die jetzt im KZ stecken? Ein Vater von einem war schon so lange drin. Ja? Das gab Schwierigkeiten und da kam die Lotte Schleif, eine Genossin, die ich auch schon seit 1933 kenne und die Volksbibliothekarin war, die sagte, weißt du, ich bringe dich zusammen mit Leuten, die wirklich etwas davon verstehen und die können dir helfen. Und so kam es zu einem Treff in einer Wohnung, die irgendwem gehörte. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war und wem sie gehörte. Und ich ging mit Lotte Schleif hin und traf dort auf einen Hans in Knickerbockern, auf einen Kurt und noch auf eine Frau. Diese drei, die dort waren, waren der Hans mit Knickerbockern, Harro Schulze-Beusen, der Kurt Schumacher und seine Frau Elisabeth Schumacher, der Bildhauer und diese Gebrauchsgrafikerin. Und wir hatten ein Gespräch, das bis weit in die Nacht hineinging. Der Wortführer war Harro. Nicht, dass er das Wort an sich riss, sondern er war einfach der überlegene Kopf. So etwas passiert einem nicht allzu häufig, solche Begegnungen. Ja? Dass man deutlich spürt, in einer Gruppe von Menschen, also der Kopf, das ist der unstreitig. Ja? Er nahm das Wort, er hatte meist das Wort, aber er nahm es nicht anderen weg. Sondern im Gegenteil, all die Gegenargumente, mit denen ich konfrontiert wurde, die habe ich ihm aufgebaut, ja, systematisch. Und dann hat er das systematisch abgebaut. Und zwar mit einer derartigen Überzeugungskraft, dass ich also wie beschwingt nach Hause ging und am nächsten Tag sofort zum Langen, das heißt zum Hanskoppi, fuhr und ihm sagte, du, ich habe gestern da ein paar Leute kennengelernt, die sind ja derartig voll von Informationen, die uns fehlen, die sind ja derartig beschlagen, die haben Zugang zu Quellen, die wir bräuchten, um informiert zu antworten auf all das, mit dem wir konfrontiert sind. Das dürfen wir unter gar keinen Umständen aufgeben, das darf nicht verloren gehen. Und der Hanskoppi war natürlich davon ebenfalls sehr angetan. Und ich habe dann diese Verbindung gehalten vom August 39 bis zum Januar 40. Im Januar 40 bekam ich meinen Einberufungsbefehl. Und wir überlegten dann, wer sollte die Verbindung zum Harro übernehmen. Das waren sehr gründliche Gespräche, die ich mit dem Harro hatte. Denn ich bot ihm natürlich an den Hanskoppi. Der Hanskoppi hatte einen großen Vorteil und einen Nachteil zugleich. Er war nämlich wehrunwürdig, das war der Vorteil. Er hatte ja ein Jahr Jugendgefängnis hinter sich mit dem Ergebnis der Wehrunwürdigkeit. Er wurde also zunächst nicht eingezogen, aber er hatte eben den schwarzen Fleck auf der Weste. Und es war nun genau zu überlegen, wie man sich entscheidet. Hanskoppi ja oder nein, das musste der Harro entscheiden. Und er entschied sich für Hanskoppi, denn die Straftat lag ja doch nun schon geraume Zeit zurück. 33, 34 war die Straftat und der Knast war von 34 bis in das Jahr 35 hinein. Aber dann waren lange Jahre des Nicht-Auffallens, sodass Harro sich dazu entschloss, und es war ein Entschluss, der sich ausgezahlt hat. Denn er hatte natürlich nun in Hanskoppi einen Mitstreiter an seiner Seite, der sich besonders in dem Moment bezahlt machte, wo die Kundschaftertätigkeit also den Vorrang bekam. Im Gegensatz zu anderen Kundschaftergruppen, die es in der Welt gab, in Belgien, in Frankreich etc., war ja diese Kundschaftertätigkeit nicht durchgeführt von geschulten Kundschaftern, sondern es war eine Kundschaftertätigkeit, die sich stützte auf Widerständler, die aber auf der anderen Seite den Vorteil besaßen, durch das Leben sich angewöhnt hatten, konspirativ zu arbeiten. In Deutschland gab es jetzt überhaupt gar keine Alternative. Entweder man nahm sie oder man verzichtete auf Kundschaftertätigkeit. Es gab nur einige wenige, die eine Schule durchlaufen hatten, zum Beispiel der Funker Kurt Schulze, der schon in den 20er Jahren diese Schulung hinter sich gebracht hat und auf Tauchstation ging und der dann im Kriege erst wieder auftauchte und direkt angesetzt wurde, die Verbindung mit Hanskoppi aufzunehmen und auf diese Art und Weise zu dieser Roten Kapelle zu stoßen. Das war ein Techniker, ja, ein wichtiger und sehr eindrucksvoller Techniker, den ich einmal bei einem meiner Urlaubsbesuche beim Hanskoppi kennenlernte, ohne ihn natürlich als solchen kennenzulernen, sondern ich habe ihn nur gesehen. Ich habe nie nach seinem Namen gefragt und habe nicht gefragt, was er beim Kombi wollte. Ich habe mich dann von der Westfront in ein Lazarett geschmuggelt und von dort stellte ich den Antrag, versetzt zu werden zum Wetterdienst der Luftwaffe. Der Hanskoppi hatte das mit Harro vorab gesprochen und im Stab des Wetterdienstes der Luftwaffe war der leitende Offizier ein ehemaliger Scharfenberger Mathematiklehrer. Der hatte den Schill dort reingeschleust und andere Scharfenberger. Und Ina, meine Frau, besuchte ihn und er war bereit, mich dort aufzunehmen, wenn das Gesuch bei ihm landete. Es landete aber nicht dort, sondern ich kam zu einem anderen Truppenteil, dem Wetterdienst der Artillerie, nach Jüterbog. Und so war ich wieder in der Nähe Berlins und so erlebte ich auch auf einem Wochenendurlaub den schrecklichen Tag, als die faschistischen Truppen in die Sowjetunion eingefallen waren. Wir kamen kurz danach zusammen, Ina, ich, Hans Koppi, Heinz Scheel, und berieten, was jetzt zu tun ist. Es war eine völlig neue Situation. Es begann die illegale Arbeit unter den Bedingungen des heißen Krieges gegen die Sowjetunion. Wir waren uns im Klaren, dass jeder falsche Schritt, jede Unvorsichtigkeit uns jetzt das Leben kosten kann. Es war auf dem Vormarsch auf Moskau, als wir die Nachricht erhielten, dass unser Freund, Scharfenberger Schüler, ehemaliger und Kampfgefährte Helmut Wolt ums Leben gekommen war. Wir waren sehr ergriffen. Es war der Erste aus unserem Kreis, der sein Leben gelassen hatte. Ja, Heinz Scheel war sehr emotional, sagte er. Wer weiß, wer von uns diese furchtbaren Jahre überleben wird. Und die Opfer sind schwer und furchtbar, aber kein Opfer wird umsonst sein, meinte Heinz. Und es kommt darauf an, so vielen sowjetischen Menschen wie möglich das Leben zu retten. Das war für mich so eindringlich, dass ich das behalten habe. Ja? Und so war das damals. Sicher gab es noch lange Zeit eine Vorstellung davon, dass auf revolutionärem Wege, das heißt also mit der Masse des Volkes, dem Narzissmus ein Ende gemacht werden könnte. Aber das war eigentlich für uns im Widerstand, ich möchte fast sagen, so eine Wunschvorstellung. Wunschvorstellungen sind natürlich auch mobilisierend und haben also dann ihre Berechtigung bis zu einem gewissen Grade. Bloß wo dann der Wunsch absolut irreal wird, ist ein Verfolgen dieser Wunschvorstellung dann nicht mehr statthaft. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Ich weiß, dass zum Beispiel noch Werner Kraus, ja, einer, der zur Roten Kapelle gehört, noch im Gefängnis in Diskussionen mit Hans-Heinrich Kummerow die Meinung vertrat, die Revolution wird kommen. Also ich möchte sagen, ich habe eigentlich auf die militärische Niederlage gesetzt. Man muss sich doch das vorstellen, was vorher alles ging. Ja, Polen hat er überrannt, Frankreich hat er überrannt, den Norden besetzt, England bombardiert, dann der Überfall auf die Sowjetunion. Also die ersten Tage, ich muss sagen, diese Sondermeldung, das ist auch eine teuflische Erfindung, ja, das ging bis in den letzten Nerv. Diese ersten Meldungen, Minsk sei genommen, das war wohl, 5 Tage haben sie überhaupt nichts gesagt und dann haben sie gesagt, dann standen sie in Minsk, ja. Ich bin aus der Baracke in Rangsdorf, da war ich auf dem Flugplatz in Rangsdorf, bin ich rausgelaufen, einfach um es nicht zu hören, ich wollte es einfach nicht wissen. Solche Reaktionen gab es. Es kann nicht sein, ich will es nicht wissen, ich halte das nicht aus. Im Grunde hat man sich dann solcher Haltung anschließend geschämt. Man hätte doch die Kraft zeigen müssen, auch das zu ertragen, aber es war schwer zu ertragen. Und wir haben unter diesen Erfolgen irrsinnig gelitten. Irrsinnig gelitten. Wo es auch war, ob in Polen, in Frankreich. Das war schon schlimm, das war wirklich sehr schlimm. Und die Schlacht von Moskau, das war der erste wirklich große Lichtblick. Und von dort noch anders zu denken, dass wir es schaffen würden, aus eigener Kraft, von uns, von innen her, das war angesichts dieses Kräfteverhältnisses schon fast nicht mehr denkbar. Und deswegen galt es also, die faschistische Kriegsmaschinerie zu schädigen, wo und wie auch nur immer. Wir sind im Grunde jetzt schon bei der Kundschaftertätigkeit. Ja. Ich möchte aber ausdrücklich sagen, wir haben es ja nicht gewusst, dass wir jemals als Kundschafter tituliert werden. Ja. das wir gemacht haben, denn es war aus der Überzeugung der Notwendigkeit heraus. Ja, wir waren nicht ausgebildet und wir waren auch nicht irgendeiner Form Spezialisten. So, ich hatte bis Ende 1938 meine Stellung in der jüdischen Firma, landete dann endgültig etwa kurz vor Ausbruch des Krieges bei Annemarie Heise, einem sehr eleganten, sehr vornehmen Modesalon, nach außen hin nicht sehr groß, aber erstaunlich zur damaligen Zeit, Anfang des Krieges, Ausbruch des Krieges 1939, dass dieser Betrieb als kriegswichtig galt. Denn es wurde keine Schneiderin abgezogen, es wurde kein Schneider abgezogen. Das ergab sich dann, nachdem ich etliche Zeit tätig war, daraus, dass sie einmal als exklusive Kundschaft sämtliche Stars von Film und Bühne einkleidete und dann natürlich, was völlig überraschend und für mich völlig neu war, die Bekanntschaft der Damen, die also seinerzeit, wie man so schön sagt, eben die erste Rolle gespielt haben in den Reihen der Faschisten. In erster Linie, das wurde natürlich nur hinter der vorgehaltenen Hand erstmal weitergegeben, der Name war mir echt unbekannt, Eva Braun, ja, war mir kein Begriff. Aber man flüsterte sich dann zu und hat mich danach aufgeklärt, sogar die Chefin, das ist die Freundin Hitlers. Nun gut, und wo sich diese Dame einkleiden ließ, denn da mussten natürlich die anderen auch hingehen, das gehörte zum guten Ton. Die Frau vom Feldmarschall Kesselring und wie sie alle hießen, also es ergab sich also wirklich eine ganz breite Palette von Frauen der führenden Nazis und auch natürlich derer, die irgendwie in irgendeiner Form in der Diplomatie, Außenminister Ribbentrop zum Beispiel, die Frau von Göring, von Goebbels, Brauchitsch, Halder und nicht gleich, das betone ich ausdrücklich, kamen jetzt nun Kontakte zustande. Ich war aber sehr beliebt, erstens mal als Monokern. Und da ich, wie gesagt, mich mit den Damen dann nach einiger Zeit recht gut verstand und man ließ mich mit ihnen alleine, ich durfte beraten, ich durfte bedienen, ja, und unter vier Augen mit ihnen sprechen, ja. Nun kam natürlich in der Zwischenzeit auch die Verbindung zu Harro Schulze-Boysen über Hans Koppi zustande, der mich einmal mit ihm erst in der Zunz-Kaffeestube zusammenbrachte, in der Leipziger Straße, vis-à-vis, also vom damaligen Reichsluftfahrtministerium. Und ich war natürlich ein bisschen überrascht, mich nun einem in vollster Uniform gegenübersitzenden Offizier der Luftwaffe gegenüber zu sehen. Ich hatte eine Aversion, ehrlich eine Aversion gegen Uniform. Aber Harro war von einer erstens mal bestrickenden Art ich will nicht sagen liebenswürdig, aber umgänglich, ja, die ganze Art, wie er sich gab, war so, dass man auch Vertrauen fasste. Er hat mir dann ein bisschen wirklich das Laufen gelernt, ja, wie man nun sich ranarbeiten könnte, wie wichtig es wäre, gerade mit diesen Damen nun den Kontakt aufrechtzuerhalten und hier vielleicht auch bestimmte Informationen zu bekommen, wo zum Beispiel ihre Männer eingesetzt werden, welche gesellschaftlichen wichtigen Dinge bevorstehen, wie man an sie herankommt, ja, teils persönliche Gespräche. Die Damen, die waren wirklich in ihrer Art zum Teil dermaßen primitiv und dümmlich, dass das recht leicht fiel. Ich musste mir natürlich vieles einprägen und merken. Das war nicht von heute auf morgen, das war nicht nur auf den Tag festzulegen, ab Termin, laut Plan, ja, sondern ein langsames Hineinwachsen auch in diese Arbeit. Und die Informationen liefen fast ausschließlich über Hans Koppi. Ja. Er kam regelmäßig zu uns, auch seine Mutter, die Frieda, die war bei meiner Mutter dann mit Kundin. Das war auch eine gute Tarnung. Auch Hilde verkehrte bei uns. Das ging, wie gesagt, alles ein bisschen familiär getarnt. Wir fielen nicht auf und das war das Entscheidende. Ja? Und auch die Arbeit bei der Heise, die war im Grunde genommen natürlich eine angenehme, aber bitte nicht verwechseln mit Abenteuer, sondern es ist ganz einfach spannend, zumal die Ereignisse sich ja überschlugen. Nicht? Wir haben also dauernd Nachrichten zusammengetragen, ja, und die Sowjetunion wurde überfallen und die Faschisten haben sich in einer Form dort hineinbohren können, die unglaublich war. Das hat uns doch ganz schön erschüttert. Hat uns echt erschüttert. Ja? Jetzt aber waren wir der Meinung, nun noch erst recht umso mehr aufmerksam zu sein, was man überhaupt nur machen konnte, was also auffällig war und aus dem normalen Rahmen herausfiel. Und da war das immerhin beachtlich, dass unmittelbar nach dem Überfall plötzlich Großaufträge kamen von Wintersachen. Etwas, was in einem Geschäft wie diesem unnormal war. Da fing man im Herbst an, ja, frühestens also Anfang nun des Winters, dass man sich da ein paar warme Sachen machen ließ. Aber das jetzt im Sommer mit einem Mal nun alle kamen, die da nun irgendwie eine Rolle spielten und die brauchten Abendkleider, Wintersachen, Pelze, kostbare Pelze. Das war auffällig, ja. Und ich horchte nun rum. Ja, hatte auch mit dem Hans darüber gesprochen, mit dem Hans Koppi, dass das irgendwie doch alles merkwürdig war. Und er meinte, Mensch, halt die Ohren offen, halt die Augen offen, ja. Pass auf, versuche rauszukriegen, was du rauskriegen kannst. Naja, und da ergab sich tatsächlich dann die Möglichkeit, obwohl ja die Brauen immer unter strengster Bewachung, SS brachte sie, SS holte sie, aber in diesem Falle wurde das alles erstmal vorbereitet, Wintersachen, elegante Sachen. Na, und da hatte ich dann die Möglichkeit, mit der Brauen irgendwie mal unter vier Augen wieder zusammen zu sein und da machte ich dann meine Bemerkungen, na aber und nun jetzt und vielleicht kriegen wir dann noch ganz andere Stoffe zum Herbst und zum Winter, man musste die Sprache da drauf bringen, nicht? Und da tuschelte sie mir tatsächlich zu, wir bereiten doch hier den Empfang im Kreml vor, ja, am 7. November wird in Moskau der Empfang sein. Also das war hart. Das war hart. Verstoßrichtung. Es ging doch jetzt um Stoßrichtung. Wo wird der Angriff kommen? Und nun diese Geschichte, Mensch, 7. November, Stoßrichtung wäre demnach also, ja, und ich habe das natürlich sofort dem Hans mitgeteilt, der Hans natürlich sofort schon zu Beusen, der hat mich daraufhin dann nochmal interviewt, ja, ob das, ja bitte, so war das, so ist das, ja. Und das muss ich ja mit anderen Informationen von Harro und von anderen Dienststellen gedeckt haben. Ja, ich meine, meins war bestimmt nun nicht das Einzige und Überwältigendste, sondern es hat ganz einfach eine Bestätigung gebracht, ja, wie man also viele kleine Steinchen aneinander reiht. Ja? Es gab immer verschiedene Anlässe. Der Anlass bei mir war, dass ich in einem Stab gelandet war, der dem Oberkommando des Heeres unterstand und sich mit der schweren Artillerie beschäftigte, dem Heereswetterdienst. Ich war Personalbearbeiter geworden in diesem Stab. Dadurch bekam ich seinen Panzerschrankschlüssel und Einblick in geheime Kommandosachen. Das war der Anlass, dass Hans Koppi mich mit Harro Schulze-Boysen bekannt machte, um diese Position auszubauen. Ich hatte Zugriff zu dem gesamten Formularwesen und auch wie es ausgefüllt werden musste. Uns stand die gesamte Verpflegung zur Verfügung, Reisemarken, Zigaretten, das Formularwesen, wie man in einer anderen Stadt Verpflegung empfangen kann, bei einem anderen Truppenteil und Dienstreiseaufträge, Wehrmachtsfahrscheine und alles, was man brauchte. Und das war auch für unsere Arbeit sehr wichtig. Das war notwendig für Menschen, die illegal lebten, dass das alles stimmte. Die meisten, die hochgegangen sind, sind an schlechten Papieren hochgegangen. Inzwischen lief nun schon die Sache mit den Funken vom Hans. Es hat Schwierigkeiten gegeben. Er hatte Pech. Da ist also tatsächlich dann mal das Ding durchgebrannt. Eine Gruppe junger Amateurfunker, die haben dann das Ding repariert. Unter vielen, vielen Schwierigkeiten lief alles wieder. Und die haben dann auch sogar einen Batteriesender gebaut, der dann Hans in die Lage versetzte, tatsächlich vom Wasser aus zu senden. Ja. Dann die Verbindung nach Brüssel, das war auch so eine harte Sache. Eines Tages kommt er ist angepeilt. Ja, und nun jetzt mussten andere Möglichkeiten geschaffen werden. Das war, die Modeschau fand im Herbst 1941 statt. Und nun die große Frage, wie können wir? Belgien, das Kriegsgebiet gewesen. Es war nicht möglich, in irgendeiner Form weder zivil noch anders einen Kurier dorthin zu schicken. Und nun muss man hier einfügen, wie tiefsten, schwersten Kriegsgeschehens überhaupt in einem besetzten Gebiet oder in zwei besetzten Ländern Modeschauen arrangieren. Ja, wenn man sich das heute überlegt, das ist so unvorstellbar, aber es gab eine ganze Reihe sehr gut situierter Leute, die mit den Faschisten zusammenarbeiteten und man wollte Geschäfte machen. Ja? Also, großes Zittern, fahre ich mit oder die Kollegin, die ja weitaus sicherer war als Frau eines SS-Mannes. Aber tatsächlich, meine Sachen wurden ausgesucht und ich. Nun war natürlich freie Bahn. Ja, Kontakt wieder mit dem Harro. Jawohl, ich bin mit vorgesehen. Große Erleichterung, ob ich bereit bin, aber natürlich, selbstverständlich. Ein Päckchen, alles klar. Adresse habe ich mir gemerkt. Brüssel war also unsere Funkstelle, Rue de Atrevoir. Natürlich wusste ich überhaupt nicht, wo das sein könnte. Aber da, das klappte eigentlich. Ich hatte da eine Friseuse, die konnte gut Deutsch, bei der ließ ich mich frisieren und da fragte ich, wo man gut einkaufen könnte und ob sie nicht einen Stadtplan hätte. Naja, und da klappte das. Ja. Und da bin ich dann eben Schuhe kaufen gegangen, habe ja dann auch tüchtig nach Möglichkeit, was zur Verfügung war, denn eingekauft, dass ich was vorweisen konnte, sodass das absolut getarnt war. Allerdings war ein kleines Päckchen. Ja. Ich muss avisiert irgendwie gewesen sein, der jungen Polin. Denn sie öffnete und war informiert, wie das geschehen ist. Das weiß ich nicht, das spielt ja auch keine Rolle. Also ein Avisieren ist erfolgt. Und ich hatte ihr das Päckchen, einen schönen Gruß aus Berlin, ja, in Ordnung, sie nahm das Päckchen in Empfang. Nicht? Wir waren im Hausflur, also ich war nicht oben. Damit hatte sich die Geschichte, ganze Sache, auch nur ganz kurz. Also ein Beobachten war auf keinen Fall möglich. Es ist häufig der Vorwurf erhoben worden, insbesondere von der bürgerlichen Historiografie. Was ist das für ein Dilettantismus? Die machen also Kundschaftertätigkeit. Gleichzeitig damit setzen sie ihre hergebrachten Formen des Widerstands fort, Fluchblatt, Klebeaktion. Das sind doch alles Methoden, die mit der Kundschaftertätigkeit überhaupt nichts zu tun haben. Weswegen taten sie das? Also es ist eine meiner tiefsten Überzeugungen, dass der Widerstand geleistet werden muss oder er hört auf. Und zwar, er hört total auf. Er muss aktiv sein oder er stirbt. Wenn man etwas tut, etwas Illegales, dann festigt das den illegalen Zusammenhalt. Wenn man nichts mehr tut, ja dann ist es nur ein ganz kleiner Schritt bis zur Anpassung. Und das ist das Ende. Ich war ja in der Gruppe Schulze-Boysen. Und in die bin ich hineingekommen durch Helmut Himpel, den ich irgendwelchen musikalischen Veranstaltungen mal kennengelernt hatte. Er war mit mir öfters in einem musikalischen Kreis zusammen und dabei hatte er mich natürlich beobachtet und nach einigen Zusammenkünften wagte er dann die Frage, ob ich mit ihm zusammenarbeiten wollte. Er sagte gleich dabei, mit dieser Frage gebe er ja seinen Kopf in meine Hand. Aber ich sagte ihm dann gleich, ja, ich wollte mit ihm zusammenarbeiten. Und dann kam ich in seine Wohnung und da lernte ich dann Marie Terwil kennen und auch Graudenz und auch später Schulze-Boysen. Der John Graudenz war ein sehr netter Mensch, möchte ich sagen. Er hatte viel Humor und hatte auch einen weiten Horizont, weil er sehr viel herumgekommen war, auch als Journalist. Er war ja auch Fotograf, hatte ein journalistisches, fotografisches Büro gehabt und war sehr aufgeschlossen gegenüber allem, was an ihn herangetragen wurde und setzte sich immer kolossal ein. Einmal brachte er zum Beispiel einen ganzen schweren Koffer mit Flugschriften in die Wohnung von Himpel, der schon so schwer war, dass er eigentlich auf der Straße auffallen musste. Aber er war auch ein sehr starker und kräftiger Mensch und hat wahrscheinlich draußen denjenigen gemimt, der so etwas leicht tragen konnte. Graudenz kam aus einer Arbeiter- bzw. Handwerkerfamilie. Schulze-Boysen und Graudenz waren überzeugte Kommunisten, während Marie Terwil, Himpel und ich von den Liberalen herkamen. Ja, ich kannte viele Mitbürger aus den verschiedensten Schichten, die den Nazis nicht jubelten, sondern zeigten, dass der Geist Lessings und Schillers in ihrem Volk noch nicht ausgelöscht war. Die konkreten Aktionen, an denen ich teilnahm, die waren in der relativ kurzen Zeit nicht so ausgiebig und groß, wie man annehmen könnte. Aber den Kopf kostete jede, wenn sie entdeckt wurde. Wir vervielfältigten zum Beispiel Flug- und Agitationsschriften, die an alle denkbaren Adressen geschickt wurden, indem wir sie in kleinen Portionen in die öffentlichen Briefkästen steckten. Und als wir kurz vor der Entdeckung standen, die übrigens an der Spitze, also bei Harrow Schulze-Boysen, begann und sich dann bis in die untersten Gruppen fortsetzte, nahm ich einen Koffer, den John Graudenz zu Helmut Himpel gebracht hatte, zu mir, um ihn in meiner Wohnung unterzustellen und vor dem Zugriff der Gestapo zu bewahren. In dem Koffer befand sich ein Geheimsender. In meiner Wohnung fiel er eine Woche später der Gestapo in die Hände. Aber als ich den Koffer bekam, fragte ich noch den Himpel, was da drin wäre. Und da sagte er mir noch, das dürfen Sie nicht wissen. Und da sagte ich, naja, das so eine weiß ich ja, wenn er gefunden wird, dann ist der Kopf ab. Und dann fuhr ich nach Hause und stellte den unter meinen Flügel. Und dann, ja, nach einer Woche kamen die dann plötzlich. Da kam ich nach Hause und es war mir manchmal zwischendurch ein bisschen unangenehm, weil ich gar nichts mehr hörte und wollte auch mal da wieder hingehen. Telefonieren war sowieso nicht so gut. Aber dann kamen die mir schon zuvor und dann kam die Gestapo, hat dann irgendwie meinen Namen bekommen und die Adresse wie, das habe ich nie erfahren. Und dann fuhren wir in der Grünen Minna von Spandau zur Prinz-Albrecht-Straße, zu diesem Herrn Röder, von dem Sie wahrscheinlich auch wissen. Und da wurden wir vernommen. Aber wie gesagt, bei mir war er ganz still und die Unterredung mit dem Röder war ja meistens so, dass er sehr wenig sagte und wollte immer hoffen, dass die Leute etwas sagten. Aber ich war auch sehr still und habe ja überhaupt immer auf die Tour des etwas trotteligen, nach innen gerichteten Musikers gemacht. Und die Tour haben die anderen nachher auch gespielt beim Gericht. Und das war ja auch eine ganz gute Tour und dadurch bin ich dann gerettet worden. Denn es ist ja auch ganz klar, wenn man etwas zugibt, dann halten sie das sofort fest. Und wenn man aber sagt, nein, und wenn sie es herauskriegen, dann ist man deshalb nicht schlechter dran, als wenn man es zugegeben hätte. Also es war das einzig Logische, dass man immer sagte, nein, davon weiß ich nichts, sonst alles in Ordnung. Wenn Sie fragen, was haben Sie daran auszusetzen? Nein, nichts. Ich kann es nur von der Musik aus beurteilen. Und trotzdem habe ich es ja an sich nie für möglich gehalten, und eigentlich nur aus Dafke das immer weiter so durchgehalten, dass ich sagte, ich weiß nicht, was in dem Koffer war und so weiter. Denn dass man einen Koffer in sein Haus nimmt und unterstellt, ich hatte ihn zwar offiziell nicht versteckt, sondern er stand unter meinem Flügel und davor stand noch ein kleines Notenschränkchen. Also man kann nicht sagen, dass das nur besonders versteckt war. Aber immerhin, dass mir das abgenommen wurde, das ist doch schon immerhin schon sehr verwunderlich gewesen. Also die waren auch dumm. Also auch Dummheit hat mich gerettet, die Dummheit der anderen. Aber man musste halt durchhalten. Und unter Umständen hatte man dann Glück. Das Grundprinzip der illegalen Arbeit war, so viel zu wissen wie nötig und so wenig wie möglich. Deswegen wurden keine Fragen gestellt, sondern man beschränkte sich auf eben das Nötige. Und das ist sehr viel weniger als das, was die normale Neugier fordert. Meine Einsicht, die ging über das Kennenlernen solcher zentralen Gestalten wie Harald Schulze-Boysen, Kurt Schumacher, Elisabeth Schumacher, Libertas Schulze-Boysen nicht hinaus. Ich habe also Arvid Hamak nie kennengelernt und seine Mildred ebenso wenig. Die meisten habe ich erst nach meiner Verhaftung kennengelernt. Und das ist natürlich durchaus so, wie es sein muss. Das Umgekehrte wäre verderblich. Arvid Hanak wollte Wirtschaftsbeamter werden. Ich lernte ihn in meinem Elternhaus kennen, weil mein Vater seine ältere Schwester geheiratet hatte. Der persönliche Kontakt zu Arvid und Mildred entstand am Ende meiner Schulzeit, 1931. Arvid kam dann in unsere Familie und sofort ging der Krach los. Einfach deswegen, weil mein Vater an die Mission der Hitlerleute glaubte und Arvid strikt dagegen agitierte. Die Quintessenz von Arvids Diskussion war eigentlich, Hitler geht diesen Weg in den Krieg, sobald er dazu in der Lage ist. Am 30. Januar 1933, ich studierte damals in Berlin und er rief mich an, ich sollte doch irgendwann in der Abendstunde mich mit ihm treffen, Wilhelmstraße, Ecke Vossstraße, dort wäre ein Fackelzug und den wollten wir uns ansehen. Wir suchten uns einen Platz, so ziemlich an der Ecke gegenüber dem Fenster, und als der Fackelzug sich oben vom Brandenburger Tor her näherte, da waren das lauter SA-Männer mit heruntergezogenen Sturmriemen, brennende Fackeln in der Hand, Deutschland erwache, Juda verrecke, Führer heil. Als die sich näherten, kam dann Hitler ans Fenster, so im ersten Stock oben, ganz rechts, grüßte runter. Er hatte doch inzwischen diese schlenkerige Armbewegung mit dem rechten Arm dem Mussolini nachgemacht. Und es war ein mächtiges Heil- und Siegheilrufen. Arvid stand so halb rechts hinter mir und sagte, ich sieh dir die mal ganz genau an. Dich werden sie auch bald in Uniform stecken. Die werden noch viel mehr in Brand setzen. Ich habe wirklich eine ganze Weile das Bild in mir aufnehmen können und gar keine Vorstellung gehabt, wie recht er im Grunde genommen hatte. Es hat runde 10 Jahre gedauert, die Arvid mit mir gearbeitet hat, um mich zu einem aktiven Handeln zu bewegen. Zum Beispiel hat mich Arvid dann in einen Arbeitszirkel gezogen. Da war der Karl Behrens mit dabei und dann noch ein anderer. Wir waren selten mehr als 4 Mann. Manchmal war Mildred auch mit dabei. Arvid benutzte diese Zirkelarbeit in erster Linie, um uns an den Marxismus heranzuführen. Aber er wollte das anhand der Quellen, selbst des Originaltextes. Die Zirkel hatten einen festen Tag und waren so nach Arbeitsschluss, so vielleicht Stunde, 2. Da gab es nur Tee. Wer rauchen wollte, konnte rauchen. Arvid hat immer so 1, 2 Pfeifen geraucht und nichts weiter. Nun muss man noch hinzufügen, dass Arnax beide so außerordentlich bescheidene Menschen waren. Es ging dort sehr kalorienarm und vitaminreich zu. Viel so verschiedenes Gemüse, Ströme von Tee. Mildred interessierte sich nicht für Kocherei. Aber das Beste war ja nicht das Essen, sondern das Beste war das Gespräch. Und besonders wenn der Arvid dann dazu kam nach der Arbeit, dann hat er sich entspannt und erzählen lassen und selbst was erzählt. Das war eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Nach diesen Zirkeln, da war dann immer noch ein Gespräch, so über Tagesereignisse, über die man sich austauschte. Und dann kam ich im September weg, Karl wurde auch eingezogen. Und dann war eine Weile kein Zirkel, bis ich im Februar 40 wieder nach Berlin kam, um im Oberkommando der Seekriegsleitung als Entzifferer zu arbeiten. In dieser Zeit nahmen unsere Gespräche und Zusammenkünfte allmählich einen immer vertraulicheren Charakter an. Es ging nicht mehr um theoretisches Studium, sondern in den Vordergrund gerückt war die gegenseitige Information. Über Handverschlüsselung, ihre Möglichkeiten und ihre Sicherheiten, da habe ich Arvid so viel gesagt, wie ich konnte. Ich habe ihm keine Fragen gestellt, aber ich habe von meiner Seite aus gesagt, was ich wusste, damit er auch sicher ist und Sicherheit hat. Wir haben über Schlüssel und Schlüsselmöglichkeiten nicht konkret, sondern abstrakt gesprochen. Denn ich war damals gar nicht im Funknetz eingeschaltet. Ich war für ihn ein Fachmann auf diesem Gebiet. Arvid wusste genug um diesen Schlüssel, den die Rote Kapelle hatte, der ist ja in der Literatur ausreichend beschrieben worden, sicher zu bedienen. Das war vor allen Dingen eine Gedächtnisarbeit. Das ist also, wenn Sie da einen Text von so einer halben Seite verschlüsseln wollen, da sitzen Sie bestimmt eine Stunde, anderthalb dran. Natürlich kriegt man eine Übung da drin, aber es ist eine große Anstrengung. Das war ja seine letzte Arbeit am Tage. Er musste vollen Dienst machen als Oberregierungsrat im Wirtschaftsministerium. Vollen Dienst unter Kriegsbedingungen, unter Luftangriffen und ständig parat sein, aus den dienstlichen Informationen das herauszufiltrieren, was nach seiner Auffassung wichtig sein könnte zur Beurteilung der Lage. Er konnte doch gar keine Dokumente aus dem Ministerium nehmen. Also höchstens Notizen oder im Kopf. Und dann bekam er natürlich auch noch Informationen von den Menschen, die mit ihm im Laufe des Tages zusammenkamen. Wenn er dann nach Hause kam, es war ja schon manchmal sehr spät, dann musste er sich auch selber informieren, zum Beispiel Radio hören, nicht? Die wahre Frontlage zu erfahren. Und erst wenn das alles abgelaufen war, dann konnte er sich hinsetzen und eine ganz kurze und gedrängte Analyse schreiben. Das war wieder eine angespannte Denkarbeit und dann musste das noch alles verschlüsselt werden. Ja, Familienleben in dem Sinne, dass Mildred ihn auch unterstützt hat in der Informationssammlung, auch vor allen Dingen in der Sammlung von Menschen. Mildred war ja eine geistige, weit ausstrahlende Kraft, die einen großen Einfluss auf Menschen in ihrer Umwelt hat. Sie suchte diesen Einfluss und hatte auch die Resonanz. Und das war natürlich für Arvid hilfreich. Wobei die Wandlung von Mildred als Amerikanerin in diesen Dienst hinein das Erstaunlichste ist. Sie konnte ja noch zurückfahren, als der Krieg ausbrach. 1939 waren ja die Amerikaner noch nicht kriegführende Partei. Und sie konnte nach Amerika zurück, wenn sie wollte, aber sie wollte nicht. Sie wollte das Schicksal ihres Mannes teilen und die Aufgabe nicht preisgeben. Ich habe von ihm, nachdem ich ihm im Herbst 1941 mein Jawort zur Mitarbeit gegeben habe, hat er mir zu einem anständigen, wie er sagt, Funkgerät verholfen. Das habe ich auch eingebaut und unterm Dach eine Antenne gezogen. Er ist dann nochmal mit Karl Behrens gekommen und hat mich getestet. Ich sage, Musik höre ich gut, kann man denn damit auch Morse hören? Ja, ja, das kann man schon, sage ich so, nicht? Und weiter sind wir nicht gegangen, das war im April 1942. In den ganzen Jahren habe ich Schulze-Boysen selbst nur ein einziges Mal und fast zufällig in der Wohnung von Arvid getroffen. Ich glaube, ich war in Uniform, denn Schulze-Boysen, den ich vorher nie gesehen hatte, sagte auf meine Vorstellung hin, na, dann haben wir ja bald alle Wehrmachtsteile zusammen. Er selbst arbeitete ja damals als Oberleutnant im Luftfahrtministerium und ich war Leutnant im Entzifferungsdienst. Er ist dann aber bald gegangen. Ich weiß nicht, ob ich ihm nur vorgestellt werden sollte oder ob ich da zum ungeeigneten Termin gekommen bin. Natürlich ist nicht alles, was im Zuge der Aufrollung der Roten Kapelle dann verhaftet wurde, als Kundschafter direkt tätig geworden. Es war eine Tätigkeit, in die nicht jeder einbezogen wurde, sondern nur der, den man brauchte und der Nachrichten zu besorgen verstand, der auch technisch agieren konnte als Funker oder als Kurier etc. etc. Die wurden einbezogen und da gab es dann natürlich die unterschiedlichsten Leute, Charaktere, Weltanschauungen. Also ich brauche mich nur umzuschauen, dem Flügel des Spandauer Gefängnisses, in dem wir untergebracht waren als Untersuchungsgefangene, zur rechten Hand in der Nebenzelle war Adolf Grimme, der ehemalige preußische Kultusminister, ein religiöser Sozialdemokrat, der einbezogen wurde durch Adam Kukow, der ein Studienfreund von Grimme war, oder gegenüber der Oberst Gerz, ein Mann, der natürlich kein Kommunist war, aber ein Antifaschist war, den Harro Schulze-Boysen herangezogen hatte. Oder ich denke an den Architekten Hans Henninger, ein Sozialdemokrat, der im Kriege mit der Gummiproduktion in Hannover zu tun hatte und der Produktionsziffern weitergegeben hatte an John Graudenz, die natürlich von kriegswichtiger Bedeutung waren. All das gehört dazu. Es war einfach das Gefühl der gemeinsamen Bedrohung. Der gemeinsamen Bedrohung alles dessen, wofür es sich lohnt zu leben. Deswegen auch die vielen Künstler, die ja in der Beziehung besonders empfindlich reagieren. Der Günter Weisenborn gehörte dazu. Der Harro war für ihn ja so etwas wie das Muster eines offenen, mutigen, kämpferischen Mannes, den er grenzenlos verehrte. Und das ist auch ein Motiv, das ihn dazu gebracht hat, mitzuhelfen. Im Übrigen, mindestens ein gutes Drittel aller Verhafteten waren Frauen. Ein gutes Drittel. Das ist eine unerhört hohe Zahl. Die Zahl der Frauen war immens hoch, sie spielten eine große Rolle und das war ganz natürlich, es war Krieg. Die Frauen waren zu Hause, sie waren nicht eingezogen und übernahmen die Rolle der Männer. Elisabeth Schumacher beispielsweise, die wurde zum Tode verurteilt, weil sie völlig selbstständig, nachdem Kurt Schumacher einberufen war, er war ein Vierteljahr einberufen, als er verhaftet wurde, seine Arbeiten voll übernommen hatte. Sie hatte den Albert Hößler, den Fallschirmspringer aus der Sowjetunion, beherbergt, sie hatte ihn versorgt, sie hatte Verbindungen hergestellt, die er brauchte, etc. Da war die Geschichte mit Albert Hößler, der dann noch in Lenitz mit war, den ich also in Lenitz noch kennenlernte. Vorher, und das muss ich aber auch noch sagen, hatte mir Hilde seit Wochen schon den Sender gebracht, also das Funkgerät. Auch das war abgesprochen, weil aus den Wohnungen, wo gefunkt wurde, jeweils der Sender weggebracht wurde, damit der auf keinen Fall gefunden wird, falls da wieder ein Anpeilen. Konnte doch sein, genau wie das erste Mal, dass da doch überraschend irgendwie sich etwas ereignete. Und darum Greta hatte den befördert, Erika von Brockdorff hatte den befördert. Und Hilde brachte ihn mehrere Male zu mir, verpackt in Packpapier, verschnürt mit der Legende, ein Bücherpaket, ja, das sie bei mir untergestellt hat, weil in ihrem Zustand, sie war ja nun schon schwanger, nicht bis nach Borsigwalde tragen konnte. Und wir lagen auf der Strecke, Köpnicker Straße. Ja, das war also bequem für sie, denn bei mir das abzugeben. Das war die Legende darüber. So. Und gefunden hat man dann, also in der Nacht vom 15. zum 16. kamen dann zwei, früh um fünf etwa, zwei Gestapo-Leute, vorgehaltene Pistole und wo der Fallschirmspringer ist. Der eine da lang und der andere nach hinten, Fallschirmspringer. Wo ist die Uniform von dem Fallschirmspringer? Also sie wussten das. Uniform, ich tat doof, Uniform, naja, man fand das dann, fand die dann bei der Durchsuchung und natürlich fand man dann auch den schön verpackten Sender. So, und dann am Alex eingeliefert zur gleichen Zeit wie Oda Schottmüller. Wir taten, als ob wir uns nicht kennen. Und dann eine ganz merkwürdige Sache. Eine Schiefertafel, wirklich wie aus Urzeiten. Da war sorgfältig mit Griffel die Linien gezogen und die Namen geschrieben. Die Zelle, Nummer und wer einsaß. Und da las ich Frieda Koppi, Hilde Koppi, einige andere Namen, die mir vom Hörensagen bekannt waren, ja, zum Beispiel auch Greta Kuckhoff, aber Frieda, Hilde, na, nun wusste ich, warum wir keine Verbindung gehabt hatten. Also die waren drin. Ich hatte Todesstrafe, Ina eine hohe Zuchthausstrafe. Wir verabschiedeten uns beide in der Aufnahme in Altmoorbiet 12a. Wir umarmten uns, der Wachtmeister verbot das. Ich sagte, was kann man jetzt noch verbieten? Es gab einen Mitangeklagten der Gruppe, der war als Kalfaktor eingesetzt. André hieß er. Der verbreitete die Nachricht, Lautenschläger ist zum Tode verurteilt. Der gab das an der Zelle bekannt, das waren alles Einzelzellen, ja, schwere Flügel, doppelt vergittert. Und dann gab es ein Solidaritätskonzert. Einer pfiff das Lied, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Das pflanzte sich fort von Zelle zu Zelle, von Etage zu Etage, von Zellenbau zu Zellenbau. Das war immer das Solidaritätszeichen, dass wieder ein Todesurteil war. Und das hat ungeheuerte Kraft gegeben. Ja? Man hat gedacht, bist ja nicht alleine. Da sind sie alle. Da sind ihre Fotos. Es sind die letzten Abbildungen ihrer Gesichter. Und dies ist ein sogenanntes Verbrecheralbum der Gestapo. Es sind sehr viele Seiten, die ich umblättere. Ich staune darüber, wie viele Menschen damals in unserem Prozess verurteilt worden sind. Die meisten dieser vielen Gesichter sind die von Hingerichteten. Ich kenne nur wenige von ihnen. Das trotzige Gesicht des Bildhauers Kurt Schumacher zeigt noch Spuren der Misshandlungen. Da ist das reine Antlitz von Mildred Harnack, jener sensiblen Amerikanerin, die mit den Worten starb und ich habe Deutschland so geliebt. Da ist Walter Husemann, der mir durch das Zellenfenster einst zurief, ich hörte seine Stimme genau im Wind, hör zu, wenn du rauskommst, sag allen, ich wäre fröhlich gestorben. Da ist das lächelnde Gesicht der 22-jährigen Eva Maria Buch, von der Anstaltspfarrer berichtet, sie starb wie eine Heilige. Da ist die Studentin Ursula Götze, die sich selbst belastete, um andere zu retten. Da ist der lungenkranke Student Horst Heilmann, der als einzigen Wunsch äußerte, nach Harro Schulze-Boysen erschossen zu werden. Und da ist das schmale Gesicht von Dr. Philipp Schäffer. Ich sehe ihn noch neben mir vor dem Reichskriegsgericht sitzen. Als einer der Generale ihm vorwarf, dass er die Tätigkeit der Gruppe nicht angezeigt habe, erhob er sich mühsam mit Hilfe seiner Krücken und erklärte: Meine Herren, ich bin gefragt worden, warum ich diese Sache nicht angezeigt habe. Dazu kann ich nur erwidern, ich bin kein Handlanger der Polizei. Und er setzte sich. Er trug Krücken, weil er bei der Hilfe für ein jüdisches Ehepaar, das Selbstmord begehen wollte, vom dritten Stock auf die Straße gestürzt war. Er wurde hingerichtet, wie alle, die hier genannt sind. Da ist Harro. Ein schönes, ein nobles Gesicht. Der ganze Mann, wie er dastand, war ein Bild dessen, was sich Militärs damals von einem jungen Offizier erträumten. Gut gewachsen, blauäugig, kühn, Oberleutnant der Luftwaffe, Sohn eines Kapitäns zur See aus der Familie jenes Admiral Tirpitz. Aber darüber hinaus das eigene, unverwechselbare. Zunächst die Vergnügtheit, die Heiterkeit eines sicheren Menschen. Dann die helle Lust an der Debatte. Das Florettieren mit Argumenten, der suggestive Schwung eines jungen Politikers, der sah, der mitriss. Und tief innen die Leidenschaft, die bitter erarbeitete Einsicht. Welchen Weg hatte der mit 33 Jahren Hingerichtete hinter sich, der mir zum ersten Mal in einer öffentlichen Berliner Studentendebatte, die meinem ersten Roman galt, damals noch als Vertreter des Jungen Deutschen Ordens entgegengetreten war. Kurz nach dem Reichstagsbrand verhaftet, lernte er als einer der ersten die blutigen SA-Methoden am eigenen Leibe kennen. Wieder freigelassen, begann er seine illegale Arbeit. Nach einigen Jahren wurde er Fliegeroffizier. Es sammelte sich ein Kreis um ihn, der jede Woche einmal in seiner Atelierwohnung diskutierte. Es haben wenige Menschen so an sich gearbeitet wie Harro, der nebenbei als einer der aussichtsreichsten Offiziere des Reichsluftfahrtministeriums galt. Wie viele tausend Treffs, wie viele geflüsterte Unterhaltungen hat er geführt, wie viele Bedenken beseitigt, ein Mann ohne Angst, der die gefährlichsten Aufträge selbst übernahm, der Bewunderung hinterließ, wenn er ging. Ein Mann wie eine Flamme. Abschiedsbrief von Harro Schulze-Boysen. Berlin-Plötzensee, den 22. Dezember 1942. Geliebte Eltern, es ist nun soweit. In wenigen Stunden werde ich aus diesem Ich aussteigen. Ich bin vollkommen ruhig und ich bitte euch, es auch gefasst aufzunehmen. Es geht heute auf der ganzen Welt um so wichtige Dinge, da ist ein Leben, das erlischt, nicht sehr viel. Alles, was ich tat, tat ich aus meinem Kopf, meinem Herzen und meiner Überzeugung heraus. Und in diesem Rahmen müsst ihr als meine Eltern das Beste annehmen. Darum bitte ich euch. Dieser Tod passt zu mir. Irgendwie habe ich immer um ihn gewusst. Es ist mein eigener Tod, wie es einmal bei Rilke heißt. Das Herz wird mir nur schwer, wenn ich an euch lieben denke. Libertas ist mir nah und teilt mein Schicksal zur gleichen Stunde. Euch trifft Verlust und Schande zugleich, und das habt ihr nicht verdient. Ich hoffe nicht nur, ich glaube, dass die Zeit euer Leiden lindern wird. Ich bin nur ein Vorläufiger gewesen in meinem teilweise noch unklaren Drängen und Wollen. Glaubt mit mir an die gerechte Zeit, die alles reifen lässt. Wenn ihr hier wäret, unsichtbar seid ihr's. Ihr würdet mich lachen sehen angesichts des Todes. Ich habe ihn längst überwunden. In Europa ist es nun einmal so üblich, dass geistig gesät wird mit Blut. Mag sein, dass wir nur ein paar Narren waren, aber so kurz vor Toresschluss hat man wohl das Recht auf ein bisschen ganz persönliche historische Illusion. Ja. Und nun gebe ich euch allen die Hand und setze nachher eine einzige Träne hierher als Siegel und Pfand meiner Liebe. Euer Harro. Die Vorbereitungen für die Hauptverhandlung gegen die erste Gruppe der Roten Kapelle waren streng geheim. Auch mir, dem zuständigen Wehrmachtspfarrer, war vom Reichskriegsgericht und seinem Anklagevertreter Dr. Manfred Röder keine Mitteilung über die geplante Vollstreckung zugegangen. Als ich mich später bei Röder beschwerte, sagte er zynisch, eine Beteiligung der Geistlichen war nicht vorgesehen. Nur durch meine Beziehungen zu den Beamten des Gefängnisses Plötzensee erfuhr ich rechtzeitig, dass für den Nachmittag des 22. Dezember 1942 eine Gruppe hochpolitischer Verurteilter zu erwarten sei. Die Vollstreckung sollte abends stattfinden. Für sie wurde auf Befehl von Justizminister Thierack im Schuppen von Plötzensee ein großer Teeträger an der Decke entlang gezogen, an dem auf Rollen 8 Fleischerhaken liefen. Es geschah Mitte Dezember 1942. Das heißt, die Hinrichtungsmaschine war schon gebaut. Die Vollstreckung stand schon fest, ehe überhaupt der Hauptverhandlungstermin für die Verurteilten stattgefunden hatte. So gingen die ersten 11 Verurteilten der Roten Kapelle in den Tod. Oberleutnant der Luftwaffe, Harro Schulze-Beusen und seine Frau Libertas. Oberregierungsrat im Reichswirtschaftsministerium Dr. Arvid Harnack, Kurt Schulze, Bildhauer Kurt Schumacher und seine Frau Elisabeth, Legationsrat Rudolf von Schelihaar, Sekretärin im Auswärtigen Amt Ilse Stöbe, Hans Koppi, Student Horst Heilmann und Handelsvertreter John Graudenz. Ich kam gerade zurecht, als die Gefangenen aus dem Wagen des Reichskriegsgerichts ausgeladen und in die Todeszellen übergeführt wurden. Ich besuchte die Verurteilten sofort und war den ganzen Nachmittag bis zum Abend bei ihnen. Arvid Harnack war ohne Zweifel der geistige Mittelpunkt der Roten Kapelle. Er stammte aus einer alten Gelehrtenfamilie und war der Neffe des berühmten Theologen Harnack. 1927 bis 1929 lebte er in Amerika. Dort entstand seine Arbeit Die vormarxistische Arbeiterbewegung in den Vereinigten Staaten. In meiner Erinnerung lebt er als ein differenzierter, feinsinniger Mann. Er hielt sich bereit, für das zu sterben, wofür er eingetreten war. Aber er wusste genau und sagte es mir, dass mit diesem Opfer weder der Geist des Regimes gebrochen, noch Deutschland gerettet sein würde. Er machte sich bis in die letzte Stunde tiefe Sorgen um das deutsche Volk. Er fand die Seele des Volkes durch Hitler und seine Gesellen ausgelaugt. Um zwei Dinge bat er mich. Er wollte noch einmal die orphischen Urworte Goethes hören. Da auch ich diese Worte sehr liebe, war ich in der Lage, sie ihm frei zu zitieren. Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen. Die Sonne stand zum Gruße der Planeten. Selten habe ich mich so über ein geistiges Besitztum gefreut, das ich einem Menschen geben konnte, der in seiner letzten Stunde danach verlangte. Dann bat mich Harnack um die Weihnachtsgeschichte. Es war 2 Tage vor dem Heiligen Abend. Hier der letzte Brief Arvid Harnacks, geschrieben am 22. Dezember 1942. Meine Lieben, in den nächsten Stunden scheide ich aus dem Leben. Ich möchte euch noch einmal für alle Liebe danken, die ihr mir erwiesen habt, gerade auch in der letzten Zeit. Der Gedanke an sie hat mir alles Schwere leicht gemacht. So bin ich ruhig und glücklich. Auch denke ich an die gewaltige Natur, mit der ich mich so verbunden fühle. Heute Morgen habe ich laut vor mir hergesagt, die Sonne tönt in alter Weise. Vor allem aber denke ich daran, dass die Menschheit sich im Aufstieg befindet. Das sind die 3 Wurzeln meiner Kraft. Heute Abend werde ich noch eine kleine Vorweihnachtsfeier veranstalten, indem ich mir die Weihnachtsgeschichte vorlese. Und dann kommt der Moment des Scheidens. Gern hätte ich euch alle noch einmal gesehen, aber das geht nun leider nicht. Meine Gedanken sind aber bei euch allen. Und ich vergesse dabei keinen. Das muss jeder fühlen. Besonders Mutter. Seid noch einmal alle umarmt und geküsst von eurem Arvid. Weihnachten müsst ihr richtig feiern. Das ist mein letzter Wunsch. Singt dann auch: Ich bete an die Macht der Liebe. Es war ein kalter, trüber Tag mit Ostwind. Und es wurde an diesem Nachmittag früh dunkel. Das elektrische Licht flammte Zelle an Zelle auf. Auch im Korridor des Hauses 3 brannten die Lichter. Der Korridor hatte einen Ausgang nach dem Hof. Und nur noch wenige Meter waren es bis zum Hinrichtungsschuppen. Diesen letzten Weg gingen Schulze Beusen, Arvid Harnack und die übrigen. Einer nach dem anderen wurde hinausgeführt in den Abend. Und dann wurde es still. Der diensttuende Beamte, den klirrenden Schlüsselbund in der Hand, schritt schweigend den langen Korridor entlang, schloss die Türen der leeren Todeszellen ab und löschte die Lichter. Der Gefängnispfarrer Pölchau teilte uns vormittags die Vollstreckung des Urteils mit. Er tat es unter Lebensgefahr, denn auf diese Bekanntgabe stand sofortige Todesstrafe. Der Kampf um Mildred Harnack musste fortgesetzt werden. Um 12 Uhr war ich im Reichsluftfahrtministerium und stand dem Mörder vieler deutscher Antifaschisten, Oberkriegsgerichtsrat Dr. Röder, gegenüber. Ich musste, um Pölchau zu decken, den Ahnungslosen spielen. Nach einleitenden Worten erklärte er zynisch: Sie sind beide verloren. Wieso? Es besteht doch noch die Möglichkeit für meinen Bruder, ein Gnadengesuch einzureichen. Für Mildred wird es eine sehr harte Zeit sein, aber mit Energie sind 6 Jahre Haft durchzuhalten. Ihr Bruder ist gestern durch den Strang hingerichtet worden. Er starb wie ein Mann. Vergessen Sie Ihren Bruder, Sie haben nie einen Bruder gehabt. Man wird die Geschichte dieses Krieges nicht schreiben können, ohne auf die Aktion Ihres Bruders und seiner Genossen einzugehen. Lassen Sie aber ein Wort verlauten, so werden Sie als Soldat standrechtlich erschossen. Die Sache hat reichsgeheim zu bleiben. Werden Sie nach Ihrem Bruder gefragt, so haben Sie zu erklären, Ihr Bruder ist auf unbestimmte Zeit auf Dienstreisen. Haben Sie mich verstanden? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Noble be man, helpful and good, for that alone distinguishes him from all beings on earth. Mildred Harnack, Amerikanerin, Lektorin für Englisch und Deutsch an der Berliner Universität, leidenschaftliche Goethe-Verehrerin, glaubten wir in dieser Stunde noch retten zu können, denn sie war nicht mit zum Tode verurteilt worden. Erst den Bemühungen Röders, der sich später damit brüstete, es sei ihm gelungen, rund 100 Intellektuellen und Arbeitern den Kopf vor die Füße zu legen, erst seinen Bemühungen in den nächsten beiden Monaten ist es zuzuschreiben, dass das Verfahren erneut aufgenommen und Mildred Harnack zum Tode verurteilt wurde. Die Nachricht vom Tode ihres Mannes habe ich ihr erst in ihrer eigenen letzten Stunde geben können. Sie starb am 16. Februar 1943 durch das Fallbeil. Aus dem Tagebuch der Cato Bontjes van Beek, März 1939. Ich hatte einen seltsamen Traum. Mir träumte, ich sei zum Tode verurteilt worden, zusammen mit noch anderen. Warum und was ich verbrochen hatte, weiß ich nicht. Ich war aber das einzigste weibliche Wesen. Nach dem Urteil wurden wir gleich zum Hinrichtungsplatz geführt. Zuerst ging der Scharfrichter, dann die Richter, dann wir Verurteilten und hinter uns ein Haufen Volk. Alles strömte durch die riesige Halle einer mit dicken roten Teppichen belegten Treppe zu. Ich wusste genau, dies ist mein letzter Gang. Ich spürte in mir aber nicht die geringste Trauer um mein Leben. Mir wurde ein Stuhl angewiesen, der sehr viel Ähnlichkeit mit dem eines Zahnarztes hatte. Auch die bewusste Stütze für den Kopf fehlte nicht. Ich spürte das Messer an meinem Hals, einen Ruck und hörte den Kopf nach hinten rollen. Irgendwohin. Vielleicht in ein tiefes Loch, wo schon viele Köpfe lagen. In Plötzensee stand die Guillotine in einem besonderen Hinrichtungsschuppen. Ein fensterloser Raum, etwa 8 mal 10 Meter groß, aus Ziegelmauern und mit Zementfußboden. Ein schwarzer Vorhang, der durch eine Ziehvorrichtung sehr schnell aufgerissen und wieder geschlossen werden konnte, teilte den Schuppen. In dem kleineren Raum hatte man die Guillotine aufgestellt, die so zunächst den Blicken entzogen war. In der letzten halben Stunde vor der Vollstreckung pflegte in Plötzensee ein alter Schuster eine eifrige Tätigkeit zu entfalten. Er suchte die Verurteilten in ihren Todeszellen auf, fesselte ihnen die Hände, vertauschte die Schuhe mit den vorgeschriebenen Holzpantoffeln. Den Frauen schnitt er die Haare so kurz, dass der Hals freigelegt wurde. Der gefesselte Delinquent wurde in den Hinrichtungsschuppen geführt. Nach der Verlesung des Urteils wandte sich der Staatsanwalt an den Scharfrichter mit der feststehenden Formel: »Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes.« Nun erst riss der Scharfrichter mit einem harten Ruck den schwarzen Vorhang auf. Niemals werde ich diese knirschenden Geräusche vergessen können. Jetzt wurde die Guillotine im Schein des elektrischen Lichtes sichtbar. Der Verurteilte hatte sich an ein hochgeklapptes, am Kopfende ausgekehltes Brett zu stellen. Ehe er sich besinnen konnte, warfen ihn die Henkersknechte auf das Brett, das in einem Scharnier befestigt war und um 90 Grad umschlug. Der Delinquent kam mit dem umgeklappten Brett blitzschnell in eine Lage, in der sich sein Kopf genau unter dem Fallbeil befand. Es war die Kunst der Gesellen, die Länge des Opfers vorher richtig einzuschätzen. In derselben Sekunde drückte der Scharfrichter auf den Knopf. Das Fallbeil sauste herab. Der Kopf des Verurteilten flog in einen bereitgestellten Weidenkorb. Der Blutverlust war ungeheuer. Der Scharfrichter zog nun mit der gleichen Hast den schwarzen Vorhang vor dem furchtbaren Bild zu. Wieder der knirschende Laut, der uns unter die Haut drang. In strammer militärischer Haltung meldete der Scharfrichter: »Herr Oberstaatsanwalt, das Urteil ist vollstreckt.« Ich möchte einmal die Bilder von wenigen unter den vielen hingerichteten Frauen zeigen, die ich selbst kannte und die ich während gemeinsam erlebter Leiden unendlich lieben und bewundern lernte. Strahlend in ihrer aufopfernden Güte und Milde steht vor mir die blonde Elisabeth Schumacher, die mit ihrem Mann und anderen Freunden als erste unserer Gruppe ermordet wurde. Elisabeth, die seit 1930 bereits mit Harrow bekannt war, war Grafikerin und Fotografin. Nächtelang fotokopierte sie Bilder aus dem Spanienkrieg, verkleinerte Texte, auch Gedichte von Walter Küchenmeister, manchmal bis zur Größe einer Briefmarke. Sie vervielfältigte streng vertrauliche Materialien über Anzahl von Waffen, Panzern und Flugzeugen. Im September 1942 verhaftet, wusste sie bereits im November, nachdem sie von der Gestapo dem Oberstkriegsgerichtsrat Röder übergeben worden war, dass sie sterben würde. trotz ihrer eigenen Not gedachte sie noch der anderen Einsamen. Da sind Hilde Koppi und Liane Berkowitz. Beide wurden Mutter während unserer gemeinsamen ersten Haftwochen im schrecklichsten aller deutschen Polizeigefängnisse. Beide durften ihre Söhnchen noch abstillen und dann wurden sie kaltblütig hingerichtet wie gemeine Verbrecher. Aus dem letzten Brief von Hans Koppi an seine Frau, 9.12.1942. Meine liebe Hilde, nun habe ich ja gestern unseren Jungen gesehen und angestaunt. Es war gut, dass ich ihn wenigstens berührte, sonst glaubte ich heute, es war ein schöner Traum. Ganz bin ich noch gar nicht wieder hier in meiner Zelle. Vieles, was ich gestern sah, kommt mir erst jetzt ins Bewusstsein. Denn ich habe nicht nur den neuen Erdenbürger gesehen, sondern auch seine Mutter. Ja, mein Hildchen, ich von einer ganz neuen Seite. Ein Teil von all dem Glück, der Liebe und der Sorge um unseren Jungen, das ich in dieser Stunde bei dir sah, nahm ich mit. Genug, um mich für lange Zeit froh zu machen. Ich fürchtete, ein Hildchen zu finden, arg mitgenommen von den schweren Stunden. Und du kamst mit strahlendem Gesicht, als hättest du 4 Wochen Charlottenbrunn hinter dir. Wir haben also Grund genug, das Glück, was uns die Gegenwart beschert, auszukosten. Abschiedsbrief von Hilde Koppi an die Schwiegereltern. 5. August 1943. Meine liebe Mama, lieber Papa, Kurt und Gerda. Ich gehe jetzt den Weg, den ich mir wünschte, mit meinem großen Hans zusammengehen zu können. Aber ich hatte ja erst eine Aufgabe zu erfüllen. Unser aller Gemeinsames, unseren kleinen Hans in die ersten Lebensmonate zu leiten. Vielleicht bleibt von dem Stolz und der Freude, mit der ich es tat und die er mit der Muttermilch zu sich nahm, etwas in ihm haften, auch all unser Hoffen und Wünschen für ihn. Ihr werdet ihm Begleiter sein für den Anfang seines Lebens. Dass ihr all eure Liebe über ihn ausstreuen werdet, weiß ich. Ebenso, dass ihr versuchen werdet, ihm Vater und Mutter nach Möglichkeit zu ersetzen. Um eines aber bitte ich euch inständigst. Verlasst meine Mutter nicht. Jetzt nicht, später nicht, nie, niemals. Sie braucht eure Liebe, euren Beistand am nötigsten. Bin ich doch tatsächlich ihr Ein und Alles gewesen. An alle, die uns gern haben, letzte herzliche Grüße. Seid tapfer, haltet den Kopf hoch. Und werdet, soweit es angeht, glücklich mit unserem kleinen Hans, der einer großen und glücklichen Liebe entsprossen ist. Wir haben uns auch heute noch sehr, sehr lieb. Und diese Liebe hinterlassen wir euch. Eure Hilde. Herb und kraftvoll in ihrer Kunst als Bildhauerin und als Tänzerin ist Oda Schottmüllers Bild. Sie war eine meiner liebsten Freundinnen. Etwa seit 1937 habe ich Oda gekannt. Sie erschien zuweilen in unserem illegalen Kreis bei Kurt Schumacher. Immer stellte sie während der Diskussion freimütig Fragen. Unseren marxistisch-leninistischen Gedankengängen stand sie zunächst noch als Neuling, aber aufgeschlossen gegenüber. Oda Schottmüller kam auch als Patientin zu mir. Ihre einsatzbereite Leistung als Tänzerin musste ich laufend beobachten. Sie tanzte gern mit selbstgefertigten Masken, Ausdruckstänze von wilder Kraft und Dynamik. Dass sich Oda Schottmüller in der berühmten Odenwaldschule erzogen wie Thomas Manns Kinder zu einer aktiven Mitkämpferin der Roten Kapelle entwickelt hatte und nach Beginn des Zweiten Weltkrieges als Kundschafterin für die Sowjetunion tätig war, wurde mir erst durch den Prozess des Reichskriegsgerichts bekannt. Sie hatte ihr Atelier für Funksendungen nach Moskau bereitgestellt. Über den Prozess berichtet Oda Schottmüller in Kassibern an ihre Freundin und Mitgefangene Ina Lautenschläger. Es war ja nur noch ein Affentheater als Abschluss. Ich kam als Letzte ran und die Herren machten alle schon einen recht abgespannten Eindruck. Der Präsident, schon reichlich mitgenommen, hielt aber wenigstens seine Augen offen, wenn auch mühsam. Zwei andere Herren waren ziemlich indifferent. Eine Billardkugel schlief gänzlich. Ich wagte gar nicht dorthin zu sehen, weil es so komisch war, wie immer sein Kopf fast auf die Tischplatte fiel. Leider musste mich der Präsident zweimal ersuchen, das Ganze doch recht ernst zu nehmen. Ich hatte den besten Willen, denn für mich war es ja verflucht ernst. Aber beim zweiten Mal kam ich doch in Versuchung, ihn zu bitten, seinen Kollegen entweder schlafen zu schicken oder wach zu kriegen, weil ich die Szene trotz aller Komik doch zu schamlos fand. Mensch, wenn bei dir auch sowas passiert, bleib ernst. Lach nicht. Es könnte auf die Leidensgenossen abfärben. Ich weiß, es ist schwer, wenn man gern lacht und einem nach so langer Zeit plötzlich so viel Stoff für die Lachmuskeln geboten wird. Es wurden mir dann im Laufe der Verhandlungen weitere Stellen aus meinem Protokoll vorgelesen, die ich in dieser Zusammenstellung nie gesagt habe. Es waren natürlich nicht gerade die Seiten mit der Unterschrift. Ich habe Einspruch erhoben. Ich wusste, dass ich mir damit schade. Na, sie hatten auch so genug, um mich fertig zu machen. Außerdem waren sie müde und es stand ja schon vorher alles fest. Von Gerechtigkeit kann man beim besten Willen nicht reden. Die Rechtsprechung geschieht in dem Sinne von: Wer die Macht hat, hat Recht. Sich schützen und wehren muss jeder Staat, aber was ich in meinem Falle erlebt habe, sind Desperado-Manieren einer Tyrannei, die sich verzweifelt wehrt. Auf mich hat es gewirkt wie ein abgespieltes Stück, so 150. Aufführung. Die Maschinerie knirscht schon in allen Fugen und die Regieabsichten grinsen dich aus jeder Ecke an. Wenn es auf dich auch so wirkt, vergiss bloß nicht, es trotzdem ernst zu nehmen. Bei mir war es was anderes. Wusste ja vorher Bescheid, dass ich zu viel zusammengeleppert hatte. Zwar verrückt, aber ich werde mir heute noch mal die Haare mit Locken wickeln. Edge. Dann werde ich eine große, aber entsetzlich große Schachtel Pralinen auffressen. Jetzt bin ich nur noch auf einer Trauminsel und möchte nicht mehr gestört werden. Außer von dir. Todesfurcht oder so habe ich gar nicht. Nur ein bisschen Mitleid mit meiner Neugier. Hätte doch so gerne gewusst, wie das alles weitergeht. Die Todeszuckungen unserer Herren werden sicher nicht unflott ausfallen. Ich habe dir ja gesagt, dass ich nicht im Sinne wie Koppi Kommunist bin. Aber mich reut nichts, was ich getan habe. Ich machte es gerade so noch einmal, wenn ich zu wählen hätte. Ich sterbe mit gutem Gewissen. Ob das unsere Herren Richter von sich auch einmal werden sagen können? Meine Zelle im Charlottenburger Gefängnis teilte bis kurz vor ihrer Hinrichtung Erika von Brockdorf. Sie, die dem Oberstkriegsgerichtsrat Dr. Röder auf seine diabolische Drohung »Ihnen wird das Lachen noch vergehen«, antwortete: »Nicht, solange ich Sie sehe.« Sie, die bis zu ihrem Abtransport aus Charlottenburg lachte, sang und Geschichten erzählte. Erika war uns allen, auch denen in anderen Zellen, an jenen unsagbar wehmütigen Frühlingsabenden trotz eigener Not ein steter Trost. Der blühende Holunder am Tor, das einzig sichtbare Frühlingszeichen in den dunklen Gefängnismauern, duftete betäubend, während Erika nach Einschluss abends aus ihrem unwahrscheinlich großen Repertoire deutscher Opern und Operetten aus dem Fenster heraus uns etwas vorpfiff. Ich sehe sie noch mit aufgestützten Armen auf Zehenspitzen auf ihrem Bette stehen und ich höre sie noch andachtsvoll ihre Arien in den schweigenden und hallenden Gefängnishof pfeifen. Erika war eben erst etwa 30 Jahre, als sie ohne Furcht und im Bewusstsein der Konsequenz ihres Schicksals auf dem Schafott starb. Der armen Rosel Schlösinger pfiff sie damals: unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin, Als die Nachricht zu ihr ins Gefängnis gekommen war, dass Rodels Mann aus Verzweiflung und Selbstvorwürfen über das Todesurteil seiner Frau an der Front sich selbst erschossen hatte. Welche Kraft des Herzens haben unsere Frauen bewiesen, indem sie im Angesicht des eigenen Todes noch anderen Trost spendeten. In den Monaten der Haft wurden wir zu Ohrentieren. Kommandos einer Wachtmeisterin, Schlüssel klirren, Türen schließen. Welche Zelle diesmal? Kommen die Schritte der eigenen Zelle näher? Entfernen sie sich? War ein Name zu hören? Man lauscht. Nie habe ich jemals wieder so schreckliche Angst erleben müssen wie bei den Verhören. Angst hatten wir wohl alle, die wir hier und in anderen Gefängnissen Berlins in Einzelhaft saßen. Angst vor der eigenen Schwäche, etwa einen Kameraden zu verraten. Und Angst, dem Gestapo-Kommissar über die eigene illegale Mitarbeit mehr zu sagen, als er selbst in Erfahrung gebracht hatte. Wir wussten, bei den Verhören in der Prinz-Albrecht-Straße wurden die Männer gefoltert und geschlagen. Die Gestapo erpresste Geständnisse. Vor ihrem Tode konnten Kuckhoff und Graudenz noch mitteilen, dass Schulze-Beusen und Harnack mit Daumenschrauben und Wadenklammern gefoltert worden seien. Kummerow wurde so fürchterlich misshandelt, dass er 3 Selbstmordversuche unternahm, seine zertretenen Brillengläser verschluckte, seine Zehe bis zur Verwesung abschnürte und sich die Pulsadern aufschnitt. Walter Husemann, dem man im Vernehmungszimmer des 4. Stockes in der Prinz-Albrecht-Straße 1 Minute Bedenkzeit gab, um 2 Namen zu nennen, packte den Kommissar, schlug die Scheiben ein und war im Begriff, sich mit ihm aus dem Fenster zu stürzen, als er in letzter Minute von Heraneilenden gefasst wurde. Husemanns Arm war durch das Glas zerschnitten und lahm geworden. John Sieg und Herbert Grasse begingen Selbstmord. Beim Transport in der grünen Minna, beim Warten auf das eigene Verhör im Gestapo-Keller, hörte man manches flüstern. Im Allgemeinen versuchte die Gestapo, uns Frauen mit Versprechungen zu ködern. Wir kämen frei, wenn wir zu Aussagen über unsere Arbeit, vor allem über die Aufgaben von Mitkämpfern, bereit wären. Würden alle durchstehen? Wenn die Schlüssel klirrten und die Zelle plötzlich aufgeschlossen wurde, war man zunächst jedes Mal wie gelähmt. Paul zur Vernehmung. Dann ging es den langen Korridor entlang, durch die doppelt verschlossene Gittertür, wieder durch einen Korridor und schließlich die Eisentreppen hinunter. Etagenweise ausgespannte Drahtnetze sollten lebensmüde daran hindern, über das Geländer zu springen. Unten im Hof wartete die grüne Minna, um uns in die gefürchtete Gestapo-Zentrale zu fahren. Was wird das Verhör bringen? Was wissen Sie? Was wollen Sie noch wissen? Die Vernehmung war nicht gut verlaufen. Die letzten Aussichten für mich waren dahin, denn es lag eine zweite Aussage gegen mich vor. Die erste Aussage war von mir durch nichts mehr zu erschüttern, denn der Aussagende war bereits hingerichtet. Aber die zweite Aussage stammte von einem, der noch lebte, ja, der ebenfalls im Gestapo-Keller lag. Und zwar neben mir, in Zelle 8. Es war K. Es war eine Aussage, die für ihn nicht sehr entscheidend war. Sie war ihm anscheinend bei dem tagelangen Frage- und Antwortspiel mit unterlaufen. Er ahnte nicht, dass sie mich im buchstäblichen Sinn des Wortes vernichten würde. Ich saß eine Zeit lang zerschmettert und feige auf dem Stuhl. Die Mauer war vielleicht dick, wie ein Arm lang ist. Ich betrachtete sie. K. musste seine Aussage zurückziehen. Ich musste ein System finden, um mit ihm zu klopfen. Als ich abends gegen 10 Uhr um mein Leben klopfte, lag ich auf der Pritsche und schlug mit dem Bleistift Ende unter der Wolldecke an die Mauer. Jeden Augenblick flammte das Licht in der Zelle auf und der Posten blickte durch das Guckloch. Dann lag ich still. Ich begann als Eröffnung mit gleichmäßigen Takten. Er erwiderte genauso. Die Töne waren fein und leise, wie sehr entfernt. Ich klopfte einmal A, zweimal B, dreimal C. Er klopfte unregelmäßig zurück. Er verstand nicht. Ich wiederholte. Er verstand nicht. Ich wiederholte. Er verstand nicht. Ich wiederholte 100 Mal. Er verstand nicht. Er klopfte Zeichen, die ich nicht verstand. Ich klopfte Zeichen, die er nicht verstand. Ratlosigkeit. Er betonte einige Töne, denen leisere folgten. Ob es Morse war? Ich kannte nicht Morse. Das Alphabet hat 24 Buchstaben. Ich klopfte für jeden Buchstaben die Zahl, die er im Alphabet einnahm. Für H 8 Mal, für P 16 Mal. Es tickten andere Takte herüber, die ich nicht begriff. Es schlug 2 Uhr. Wir mussten uns unbedingt verständigen. Ich klopfte A, B, C. Keine Verständigung. In der nächsten Nacht jedoch kam es plötzlich herüber. Ganz leise und sicher. Dann die entscheidenden Zeichen. 22 gleiche Klopftöne. Ich zählte mit, das musste der Buchstabe V sein. Dann 5 Töne. Es folgte ein R, das ich mit atemlos kalter Präzision auszählte. Danach ein S, ein T, ein E, ein H, ein E. Verstehe. Ich lag starr und glücklich unter der Wolldecke. Wir hatten Kontakt von Hirn zu Hirn, nicht durch den Mund, sondern durch die Hand. Unser Verstand hatte die schwere Zellenmauer des Gestapo-Kellers überwunden. Ich war nass vor Schweiß. Ich klopfte nichts als gut. Es war entsetzlich kalt. Ich ging den Tag etwa 20 Kilometer in der Zelle auf und ab, machte im Monat 600, in 9 Monaten 5400 Kilometer, von Paris bis Moskau etwa, wartende Kilometer, fröstelnd, auf mein Schicksal wartend, dass der Tod sein musste. Es war nur eine Hoffnung, wenn K. diese Aussage zurücknehmen würde. In der Nacht klopfte ich ihn an. Du musst deine Aussage zurücknehmen. Er klopfte zurück. Warum? Ich ist zweite Aussage gegen mich, bedeutet Todesurteil. Er wusste ich nicht. Ich, wir sind nicht hier, um Wahrheit zu sagen. Er nehme zurück. Morgen. Ich danke. Was brauchst du? Er Bleistift. Ich morgen Spaziergang. Ich hatte Tränen in den Augen. Nehme zurück. Das werde ich nie vergessen. Es kam ganz fein und leise taktiert durch die Wand. Eine Reihe von kaum wahrnehmbaren Tönen. Und es bedeutete, dass für mich die Rettung unterwegs war. Sie bestand diese Nacht nur im Gehirn eines Todeskandidaten, drüben in Zelle 8, unsichtbar, winzig. Ich brach von meinem Bleistift die lange Graphitspitze ab und trug sie während des Spaziergangs bei mir. Zurückgekehrt standen wir auf unserem Flur zu 3 Mann, weit voneinander entfernt, und warteten einige Sekunden, bis der Posten uns nachkam. Ich eilte heimlich auf Zelle 8 zu, riss die Klappe auf, warf die Bleistiftspitze hinein. Ich werde nie das erstaunte Aufblicken seiner sehr blauen Augen, sein bleiches Gesicht, die Hände, die gefesselt vor ihm auf dem Tisch lagen, vergessen. Später klopfte es. Danke, habe Aussage zurückgenommen. Ich war gerettet. Vielleicht. Und dies ist die Geschichte der Notizen, die K. mit der Bleistiftspitze aufzeichnete. Er verbarg die Zettel, auf denen er seinen einsamen Monolog niederkritzelte, in der Dielenritze der Zelle 8 im Gestapo-Gefängnis Prinz-Albrecht-Straße. Er wurde hingerichtet. Neue Bewohner zogen in die Zelle 8 ein. Keiner ahnte etwas von den Notizen. Es kam die Befreiung Berlins. Es meldete sich ein früherer Häftling, der berichtete, in den Ruinen der Prinz-Albrecht-Straße seien noch Notizen von K. versteckt. Sie wurden im Herbst des Freiheitsjahres tatsächlich unter Schutt und Geröll gefunden. Botschaft eines tapferen Toten aus dem Haus des Unheils an die Welt gerichtet, die nach ihm kam. Kurt Schumacher, 30. November 1942. Gefesselt, unter ständiger Beobachtung, mit selbstgemachtem Bleistift geschrieben. Kann je ein Mensch das Maß an Schmerzen, Kummer, Not, Elend und Verzweiflung ermessen, das all die Armen zu erdulden haben, weil sie an eine friedliche Gemeinschaft der Völker glauben, die mit ihrer Hände Arbeit ein menschenwürdiges Dasein schaffen können, jenseits der Barbarei des Krieges, mit den ungeheuren technischen und organisatorischen Mitteln der Neuzeit großen Wohlstand erreichend, der Friede bedeutet. Ich war nicht genügend stumpfsinnig und hatte ein zu fühlendes Herz, um nicht auch mitbestrebt zu sein, das zu erringen. Deshalb bin ich hier. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier dadurch, dass er denken und danach handeln kann, mit eigenem Wollen. Furchtbar das Los einer menschlichen Hammelherde, die zur Schlachtbank gejagt wird und weiß nicht wofür. Von Beruf bin ich Bildhauer, Holzschnitzer. Riemenschneider Veit Stoß, Jörg Rathgeb waren meine großen Kollegen, vor denen ich mich voll Demut im Dunkeln beuge. Sie starben an der Seite der Bauernrevolutionäre des Bauernkrieges im Kampfe gegen Fürsten und Kirche, gegen die Reaktion. Warum führte ich nicht ein zurückgezogenes Künstlerleben abseits aller Politik? Weil dann eben die Kunst nur eine kleine Geltung gehabt hätte und nicht unsterblich lebendig gewesen wäre. So sterbe ich eher, als dass ich das belanglose Leben der vielen, allzu vielen, gelebt hätte. Es war wenigstens ein großes Ziel. Ich habe getan, was ich konnte, bis zuletzt, und falle für meine Idee, nicht für eine fremde, feindliche. Ich weiß, dass meine, unsere Idee siegt, auch wenn wir, die kleine Vorhut, fallen. Wir hätten gern dem deutschen Volke das Härteste erspart. Unsere kleine Schar hat aufrecht und tapfer gekämpft. Wir haben für die Freiheit gekämpft und konnten nicht feige sein. O Kraft bis zuletzt! Meine tapfere Elisabeth, du Liebste, euer Kurt. Dr. John Rittmeister, Neurologe und Psychiater, Mitglied des Instituts für Psychotherapie in Berlin, stand mir schon vor seiner Verhaftung nahe. Er war mir aufgefallen durch die Art, wie er seine Patienten behandelte. Er sah in ihnen keine Fälle, sondern Menschen in ihrer psychischen und soziologischen Bedingtheit. In der halbdunklen Zelle setzte Rittmeister seine wissenschaftliche Arbeit fort. Es war ihm eine große Freude, wenn er mit seinem psychotherapeutischen Kollegen Pfarrer Dr. Ohm und mir diskutieren konnte. Die geistige Arbeit erfüllte ihn so, dass mir schien, er habe unter der Haft im eigentlichen Sinne nicht gelitten. In seinem letzten Brief schrieb er: Das Zellendasein war nicht so schwer für mich, wie es der Außenstehende leicht denkt. Meist habe ich zu wenig Zeit gehabt, um das alles zu erledigen, zu lesen, zu durchdenken, was ich mir vorgenommen. Kant hatte ich noch angefangen. Kritik der reinen Vernunft. Politisch ging es ihm um eine sozialistische Neugestaltung Deutschlands und Europas. Ihn beschäftigte unaufhörlich die Frage, ob es möglich sei, die alten Kulturelemente des Abendlandes in die neue Gesellschaftsordnung zu retten. Er hatte versucht, unter den Jüngeren eine intellektuelle Elite heranzubilden, die gelernt hatte, dialektisch zu denken und die Dinge des Lebens niemals einseitig, sondern immer von der philosophischen, soziologischen und historischen Seite zu sehen. Schließlich wurde ihm die Mitarbeit an dem letzten Flugblatt Agis nachgewiesen. Der Name Agis stammt von ihm und sollte an die Kämpfe um Sparta erinnern. Aus der Agis-Flugschrift, Die Sorge um Deutschlands Zukunft geht durch das Volk. Vergeblich müht sich Minister Goebbels, uns immer neuen Sand in die Augen zu streuen. Die Tatsachen sprechen eine harte, warnende Sprache. Niemand kann noch länger die Augen verschließen vor der Ungeheuerlichkeit des Geschehens, vor der uns alle bedrohenden Katastrophe der nationalsozialistischen Politik. Alle, die sich den Sinn für echte Werte bewahrten, sehen schaudernd, wie der deutsche Name im Zeichen des Hakenkreuzes immer mehr in Verruf gerät. Im Namen des Reiches werden die scheußlichsten Quälereien und Grausamkeiten an Zivilpersonen und Gefangenen begangen. Der Hass der gequälten Menschheit belastet das ganze deutsche Volk. Jeder kriegverlängernde Tag bringt nur neue, unsagbare Leiden und Opfer. Jeder weitere Kriegstag vergrößert nur die Zeche, die am Ende von allen bezahlt werden muss. Das Propagandageschwätz von der Unfehlbarkeit des Führers ist durch den Kriegsverlauf endgültig widerlegt. Aus der Urteilsbegründung des Reichskriegsgerichts vom 19.12.1942. Der Krieg sei eigentlich schon gewonnen. Als schärfstes und übelstes Machwerk ist das unter dem Namen AGIS verbreitete Flugblatt »Die Sorge um Deutschlands Zukunft geht durch das Volk« zu bezeichnen. In dieser Schrift wird in heftigster und niedrigster Weise gegen die deutsche Regierung gehetzt, der Krieg als verloren, die Zukunft als verzweifelt bezeichnet. Das ist die Wahrheit. Und zum Widerstand gegen die Anordnungen der Staatsregierung und zum offenen Aufstand aufgefordert. Jawohl. Erst die Verweigerung von Gehorsam und Pflichterfüllung bringt die Voraussetzung für die Errettung des Volkes vor dem Untergang. Die Wahrheit über die wirkliche Lage muss ins Volk dringen. Lass darum keine Gelegenheit vorübergehen, der Propaganda entgegenzutreten. Lest alte Führerreden. Erinnert euch eure alten Zeitungen und vergleicht die Versprechungen, die man vor einem Jahr machte, mit den harten Tatsachen der Gegenwart. Seht euch die Zeitung, die Wochenschau mit Verstand an. Bedenkt, dass man alles tut, um euch ein gefärbtes Bild von der Lage zu geben. Lasst euch nicht länger einschüchtern. Stellt euch der allgemeinen Angst entgegen. Wir retten uns und das Land nur dann, wenn wir den Mut finden, uns in die Kampffront gegen Hitler einzureihen. Schickt diesen Brief in die Welt hinaus, so oft ihr könnt. Gebt ihn an Freunde und Arbeitskameraden weiter. Ihr seid nicht allein. AGIS, handle. Unser Vertrauen, dass die deutsche Arbeiterschaft den Betrug erkennen und das Joch mit gesammelter Kraft abschütteln würde, war groß. Auch Adam Kuckow glaubte zuerst durch seinen Roman, später durch Kurzgeschichten und Essays, wenigstens eins erreichen zu können, das politische Bewusstsein der Leser wachzuhalten und ihren Blick zu schärfen. Er hätte ins Ausland gehen können, wir hatten viele Freunde, die uns einluden. Aber aus der kleinen Gruppe der Schriftsteller, die überhaupt politisch eingestellt waren, war Kuckow einer der wenigen, die unbelastet waren und bleiben konnten. Also bleiben mussten. Er war sich klar, dass jeder gebraucht werden würde. In den Mittelpunkt seines Denkens rückte er die politische Arbeit. Es ist schwer zu beurteilen, wie weite Kreise von dem Material Kenntnis erhielten, das allein unsere Gruppe herstellte. Die Frage, ob es einen Sinn hatte, brannte manchmal mit schmerzender Schärfe. Der Krieg wurde weiter in Russlands Gebiete hineingetragen, Hitlers Politik wurde weiter durchgeführt. War das das Ende der illegalen Arbeit? Musste man Deutschland abschreiben, da Einsicht nicht zu erreichen war? Der scheinbare Siegeszug durch fremde Länder zerstampfte unsere Zukunft. Um das zu verhüten, begann die Arbeit mit den Sendern, durch die der Kampf drinnen und draußen verbunden werden sollte. Die besonders enge Verbundenheit mit der Sowjetunion, deren erstes Dekret ein Friedensdekret war, entsprang tiefster Überzeugung. Einige aus unserer Gruppe empfingen Kameraden, die mit Fallschirmen abgesprungen waren, und leiteten sie weiter. Sie taten, was getan werden konnte, mit Umsicht und schonten sich dabei nicht. Diese Etappe war für den, der sich zur Mitarbeit entschloss, eine aus Wissen und Gewissen kommende ernste Entscheidung. Es war unsere selbstverständliche Pflicht, die Völker, die gegen den deutschen Faschismus kämpften, über das zu informieren, was der Faschismus gegen sie im Schilde führte. Was deckten die Mitglieder dieser Widerstandsorganisation denn auf? Verbrechen. Haro hatte Einblick in die Unterlagen der Wannsee-Konferenz zur Endlösung der Judenfrage. In meinen Vernehmungen ein volles Jahr später hat man die Verbreitung der Pläne zur Vernichtung der Juden und der anderen gegen die Menschenrechte verstoßenden Verbrechen als besonders belastend betont. Sie wollten wissen, wer die Berichte verfasst, geschrieben, diskutiert habe. Hinter jeder der Fragen stand jetzt das Fallbeil. Uns konnte nur retten, wenn der Krieg bald zu Ende ging. Am 3. Februar 1943 hatten wir beide, mein Mann und ich, das Todesurteil entgegengenommen. Adam stellte sich ganz dicht zu mir. Stalingrad. Weißt du schon? Ein klein wenig haben wir doch dazu beigetragen. Wie sehr hätte ich Arvid und Mildred und allen, die vor uns abgeurteilt wurden, gewünscht, das mitzuerleben. Schulze-Boysen sagte einmal, so viele Deutsche müssten Hoch- und Landesverrat treiben, dass der aussichtslose Krieg Hitlers schon nach einem halben Jahr durch einen Aufstand beendet werde. Dann würden Millionen Menschenleben gerettet werden. Allerdings stand er auf dem Standpunkt, dass ein deutsches Menschenleben nicht mehr wert sei als ein amerikanisches oder russisches. In engerer Beziehung kam ich zu Walter Husemann. Er war für mich der Prototyp des politischen Kämpfers, ein Vertreter der revolutionären Arbeiterschaft. Er war Werkzeugmacher. Von guter körperlicher und nervenmäßiger Gesundheit war er nicht unterzukriegen, trotz der langen Haftzeit. Er war leidenschaftlich, aber zugleich vorsichtig, verschwiegen, dabei immer bereit, jede Verbindung nach draußen auszunutzen. So war es ihm gelungen, regelmäßig von seinem hochgelegenen Fenster aus durch Winkzeichen mit seinem Vater über die Gefängnismauer hinweg in Verbindung zu treten. Der Vater war ein alter Gewerkschaftler, der in der Nähe im Berliner Norden wohnte. Husemann zeigte eine ungebrochene Haltung, wenn ihm auch das Sterben schwer fiel. Ich hatte den Eindruck, als ob er geradezu verbittert war, dass man ihn, der so viel noch hätte tun können, nun plötzlich gewaltsam abholte. Er ging gleichsam mit geballten Fäusten in den Tod. Sein Abschiedsbrief an seinen Vater wird als das Dokument eines Revolutionärs weiterleben. Mein lieber Vater, sei stark. Ich sterbe, als was ich gelebt habe, als Klassenkämpfer. Es ist leicht, sich Kommunist zu nennen, solange man nicht dafür zu bluten hat. Ob man wirklich einer war, beweist man erst, wenn die Stunde der Bewährung gekommen ist. Ich bin es, Vater. Ich leide nicht, Vater. Glaube mir das. Ich gönne keinem, mich schwach zu sehen. Anständig aus dem Leben zu gehen, das ist die letzte Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Erweise dich deines Sohnes würdig. Überwinde den Schmerz. Du hast noch deine Aufgabe zu erfüllen. Du hast sie doppelt und dreifach zu erfüllen, denn deine Söhne sind nicht mehr. Armer Vater, aber auch glücklicher Vater, der seiner Idee das Beste opfern musste, das er zu geben hatte. Der Krieg wird nicht mehr lange dauern. Und dann ist eure Stunde gekommen. Denkt an alle, die den Weg schon gegangen sind und ihn noch gehen werden, den ich heute gehen muss. Und lernt eines von den Nazis. Jede Schwäche wird mit Hekatomben von Blut bezahlt werden. Deshalb seid unerbittlich. Bleibe hart. Ich habe nichts zu bereuen im Leben. Höchstens nicht genug getan zu haben. Mein Tod wird aber wohl auch die versöhnen, die mit mir nicht immer einverstanden waren. Ich hätte gern noch die neue Zeit erlebt. Aber auch Lenin, Liebknecht, Luxemburg haben nicht mehr die Früchte ihrer Arbeit ernten können. Ach, Vater, Vater, du lieber Guter. Hart bleiben. Hart, hart. Beweise jetzt, dass du aus innerstem Herzen dein Leben lang Klassenkämpfer warst. Grüßt alle Bekannten und Freunde. Ich will sie nicht mit Namen nennen, aber ich drücke noch jedem Einzelnen in Gedanken die Hand und danke für alle Liebe und alles Gute. Ich sterbe leicht, weil ich weiß, warum ich sterben muss. Die mich töten, werden in nicht so langer Zeit einen schweren Tod haben. Das ist meine Überzeugung. Hart bleiben, Vater, hart, nicht nachgeben. Denke in jeder schwachen Stunde an diese letzte Forderung deines Sohnes Walter. Besser für die Sowjetunion zu sterben, als für den Faschismus zu leben. Lieber ein Tod in Ehren unter dem Beil des Henkers, als ein Leben in Schande unter dem Faschismus. Vergess das nie. Albert Hößler, aus Briefen an seine Frau Klawdia Semjonowa Rubzowa, geschrieben 1941 bei Moskau. Vor seinem Einsatz als Fallschirmspringer, Funker und Kundschafter der Roten Armee. Liebste Klawdia, wir befinden uns noch immer im Lager, obwohl die Ausbildungsfrist unserer Meinung nach schon lange abgelaufen ist. Wir möchten endlich zur Front uns mit den Faschisten schlagen. Bisher haben diese Banditen noch immer ernsthafte Erfolge. Unsere herrlichen Metallkombinate von Krivoj Rog, die Werften von Nikolajewsk, welche Mühe, welche Anstrengungen haben sie uns gekostet? Jetzt sind sie ein Trümmerhaufen. Und das alles, weil wir deutschen Kommunisten nicht vermochten, zur rechten Zeit mit den Faschisten fertig zu werden, die sozialdemokratischen Massen zu gewinnen, die nationale Frage richtig zu stellen. Klar, nicht alles, aber vieles hing von uns ab. Ich leide schwer unter den Angriffen der Faschisten, weil ich mich als Deutscher für jedes ihrer Verbrechen mitverantwortlich fühle, obwohl mein ganzes, noch sehr junges Leben im Dienste der Partei stand und stehen wird. Oder vielleicht gerade deswegen. Denn Dimitrov lehrte uns auf dem 7. Kongress, dass die Kommunisten aller Länder für alles, was in ihrem Lande geschieht, mitverantwortlich sind. Somit wird auch verständlich, warum wir mit solcher Ungeduld zum Kampfe, zur Front drängen, mitzuhelfen, alle Kräfte für den baldigen Sieg einzusetzen. Wir haben hier über meine Meinung oft Diskussionen. Ein Teil der Genossen sagt, was quälst du dich? Ist es nicht in aller Welt bekannt, dass Hitler nicht Deutschland und Deutschland nicht Hitler ist? Ist es nicht in aller Welt bekannt, dass das antifaschistische Deutschland einen zähen, opferreichen Kampf gegen Hitler führt? Ist es nicht in aller Welt bekannt, dass das antifaschistische Deutschland seine Kämpfer nach Spanien sandte, um gegen den Faschismus, für den Frieden der Welt zu kämpfen? Ich sage, das ist alles richtig. Stimmt. Wir aber, das ist meine Meinung, haben kein Recht, uns selbst zu beruhigen. Jede Nachricht über eine geräumte Stadt, ein von unseren Truppen aufgegebenes Gebiet, schneidet mir wie ein Messer ins Herz. Ich kenne den Faschismus, kenne die Brutalitäten, deren er fähig ist, da ich sie selbst erlebte und mit Genossen in einer Zelle lag, deren blutig geschlagener, gestochener, zerfetzter Körper keinem Menschen mehr ähnlich sah. Ist es da nicht für jeden klar und verständlich, dass mich und meine Genossen der brennende Wille beseelt, nur bald selbst mitzuhelfen, diesen Schandfleck, insbesondere des deutschen Volkes, zu vernichten? Dass der Sieg unser sein wird, daran kann man nicht zweifeln. Daran ändern ihre zeitweiligen Erfolge nichts. Aber der Sieg muss erkämpft. Bitter, teuer und hart erkämpft werden. Epilog. Es mag sein, dass gefragt wird, was ist aus dem Mann geworden, der Zeuge von 1000 Hinrichtungen war? Wie hat er sich dabei entwickelt? Musste er nicht stumpf, kalt und zynisch werden? In den ersten Jahren litten meine Nerven. Ich hatte oft Angstzustände. Je länger ich meinen Beruf ausübte, umso stärker spürte ich, das hier ist meine Stelle. meine Aufgabe. Und als dann die reifen und wertvollen Menschen, die geistigen und politischen Widerstandskämpfer, meine Hilfe brauchten, begriff ich, dass ich nicht allein der gebende Teil war. Sie gaben mir in ihren letzten Stunden vor dem Tode das letzte und innerste an Menschentum. Sie hatten aus ihrem Gewissen herausgelebt und waren für die Freiheit des Gewissens gestorben. Wenn ich ihnen gegenübertrat, so tat ich dies als Christ, ganz gleich, ob sie sich zum Christentum bekannten oder nicht. Sobald zwischen uns klar wurde, es ginge nicht um Formen und Dogmen, sondern um die Frage des Gewissens, fielen zwischen uns die Hemmungen der Konvention, des Ehrgeizes, der Rücksicht. Wir waren uns nah.